Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 6 2022, in dem wir über die News des Monats Mai 2022 sprechen. Das Jahr ist bald schon wieder zur Hälfte rum und die News Podcasts gehen munter voran. Und heute an meiner Seite ist Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend, hallo. Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Bevor wir zu den News kommen, noch zwei kleine Verweise bzw. Community-Themen. Einmal, wir haben einen Themenpodcast veröffentlicht, mal wieder, der sich nicht mit einem speziellen Release von DetektivCon beschäftigt oder der auch kein Jahresrückblick ist, sondern mal wieder ein Themenpodcast, wo es um das Thema ging, wer ist der beste Ermittler in DetektivCon, der Concast Themenpodcast Nummer 143, wo wir eben über genau dieses Thema gesprochen haben, wer der beste Ermittler ist und wie man das gegeneinander abwägen kann und was überhaupt einen guten Ermittler ausmacht. Und da würde ich euch sehr empfehlen, reinzuhören, denn zumindest zum Diskutieren hat es sehr viel Spaß gemacht und das Feedback bisher war auch ziemlich positiv. Danke nochmal dafür an dieser Stelle. Genau, ja, falls ihr den Podcast noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Hat, wie Lasse schon sagte, bei der Aufnahme irrsinnig viel Spaß gemacht. Und ich denke, dass da auch für euch die eine oder andere Info rausspringen könnte, die ihr noch nicht kennt. Und ja, vielleicht habt ihr auch einen Eindruck, wer für euch der beste Ermittler in DetektivCon ist. Und dann haben wir natürlich auch entsprechend unsere Schlussfolgerung und unser Fazit am Ende des Podcasts. Hört da also sehr, sehr gerne mal rein. Und wie im letzten News-Podcast besprochen war, in diesem Mai wieder der jährliche Con-Forum, Charakter-Contest, so viele Cs hier überall, der ist jetzt vorbei. Die diesjährige Gewinnerin des Podcasts ist Miwako Sato. Vielleicht nicht die Siegerin, mit der die meisten gerechnet hätten. Tatsächlich hatte sie dann erst im Finale so richtig jemand auf dem Zettel, beziehungsweise vielleicht noch im Halbfinale. Aber davor war sie nicht unbedingt eine Favoritin auf das Titelrennen. Aber da sieht man mal wieder beim Charakter-Contest, wie viel da passieren kann, wenn sich Fans hinter einen Charakter stellen. Ganz viele verschiedene Fans, die sich hinter einem Charakter sammeln. Und dann ist es auch mal stärker als vielleicht ein anderer beliebter Charakter. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir mit Sato diesmal eher eine Underdog-Gewinnerin hatten. Ja, also mich persönlich hat es ja in dem Sinne gefreut, weil, da kommen wir ja später noch zu, weil Sato ja auch in Film 25 mitspielt und deswegen fand ich das recht passend, dass sie jetzt den Charakter-Contest gewonnen hat. Takagi war ja schon einmal Sieger und jetzt haben wir dann quasi Sato als, ja, Braut, um im Filmjargon zu sprechen, mit dabei und somit haben wir ja das erste Polizistenpärchen, was ja den Charakter-Contest quasi zusammen gewonnen hat. Also nicht im gleichen Jahr, aber so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, von mir auch herzlichen Glückwunsch an Miwako Sato. Auch tatsächlich hatte ich sie nicht auf der Rechnung, bis sie dann irgendwie im Halbfinale gelandet ist und sich dann ins Finale weitergekommen ist. Und da hatte sie dann gewonnen mit 196 Punkten gegen Kaito Kid mit 121 Punkten. Und Bourbon war auch noch mit im Finale. Der hat 99 Punkte und ist dann auf Platz 3 gelandet. Kaito Kid und Bourbon sind ja auch zwei Charaktere, die den Contest noch nie gewonnen haben. Vorher, genau wie Miwako Sato. Jetzt hat Miwako Sato es geschafft. Vielleicht dann ja im nächsten Jahr Kaito Kid oder Bourbon. Die sind ja auch immer relativ weit oben mit dabei. Genau wie Ai Haibara, die dieses Jahr schon vergleichsweise früh gescheitert ist. Ich glaube, im Halbfinale war es. Aber ja, so dreht es sich halt von Jahr zu Jahr immer wieder. Und wir haben jetzt, glaube ich, den 12. Contest insgesamt. Und wir haben 12 verschiedene Gewinner. Also noch kein Doppelgewinner, was ja auch mal zeigt, wie vielfältig die Charaktere in Detective Conan sind. Und ja, herzlichen Glückwunsch an Miwako Sato. Vielen Dank an alle, die im Conan-Forum mit dabei waren im Mai und den Charaktercontest zu dem gemacht haben, was er war, nämlich ein furioses Spektakel. Und falls ihr Lust habt, im nächsten Jahr beim Charaktercontest mit dabei zu sein, eure Lieblinge anzufeuern, euren Lieblingscharakter auf den Thron zu hieven, dann registriert euch gerne auf conanforum.org und dann seid ihr nächstes Jahr im Mai mit am Start, wenn dann der Charaktercontest 2023 stattfindet. Gut, dann kommen wir zu den News im Bereich Anime in Deutschland. Da hatten wir zunächst weitere Infos am Anfang des Monats zur Fanpremiere, die Ankündigung hatten wir schon im letzten News-Podcast besprochen. Und dann gab es noch weitere Infos zu dem Kostümwettbewerb, den es da gab, mit dem Applausometer und was man also gewinnt und weitere Details. Dann wurde auch noch der deutsche Trailer zum Film veröffentlicht, also ein Trailer mit deutscher Synchronfassung. Wieder derselbe Trailer wie beim OMU-Trailer, der 60-sekündige Trailer, was wir hatten ja so ein bisschen vermutet, vielleicht dann der 90-Sekunden-Trailer für die für den als Synchro-Trailer. Aber das ist nicht passiert. Naja, okay. Also nochmal derselbe Trailer, aber vertont. Da konnte man sich dann einen ersten Eindruck verschaffen und den Film dann richtig sehen konnte man in der Fanpremiere, die am 20. Mai stattgefunden hat. Und wir haben natürlich hier in unserer Runde bei einer der Fanpremieren, der in Hamburg in zentraler Position dabei war. Und da würde ich mal sagen, Philipp, erzähl uns doch so ein bisschen was. Wie war die Fanpremiere in Hamburg? Ja, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Also war wirklich ein tolles Erlebnis, das Event moderieren zu dürfen, den Film schon vorab sehen zu dürfen. Das ergibt sich ja oder schließt sich ja von alleine. Ja, genau. Also der Start der Fanpremiere war dann ja um 20 Uhr. Wir waren dann kurz vorher im Kinosaal. Ja, hatten dann aufgrund bahntechnischer Probleme, man kennt es ja leider in Deutschland, waren wir dann erst kurz vor knapp da, hatten dann auch die Schwierigkeit, ein Mikrofon finden zu müssen. Zum Glück kannten die Mitarbeiter vor Ort, die wir kontaktiert hatten, wussten direkt Bescheid mit der Fanpremiere. Ja, haben dann uns begleitet in den Kinosaal, wo auch schon einige Fans saßen. Leider nicht so viele tatsächlich im Kostüm, also wie wir vermutet hatten. Es gab ja, wie Lasse schon erzählte, einen Kostüm-Contest, den wir dann auch entsprechend moderieren durften. Als wir dann unser Mikrofon auch bekommen hatten von dem findigen Cinemax-Mitarbeiter, der uns da unterstützt hatte, Mikrofon konnten wir ja wie gesagt nicht mitbringen, sondern brauchten wir vor Ort, hatten wir dann auch, ja, kurz nach 20 Uhr hatten wir dann, also 3 Minuten nach oder so, hatten wir dann mit leichter Verspätung das Mikrofon bekommen für unsere Anmoderation, die laut Kase, Crunchyroll, wie man ja inzwischen sagen muss, 20 Minuten umfasste. Also von 20 Uhr bis 20:20 Uhr war unser Zeitslot, den wir zur Verfügung hatten. Wir hatten dann auch, wie gesagt, ein kleines Paketchen von Kase, das im Kino deponiert wurde. Da drin waren halt die Poster, die jeder Besucher der Fanpremiere bekommen hat. Und noch ein paar weitere Goodies und auch die 3 Preise für die Gewinner des Kostüm-Contests. Leider war es tatsächlich nur ein Umschlag, den die entsprechenden Gewinner bekommen haben jeweils und nicht die Preise an sich, sondern diese Umschläge, da war eben ein QR-Code drauf und da hat man noch ein Passwort bekommen, mit dem man sich dann entsprechend legitimieren konnte und dann hat man, so vermute ich, dass die Gewinner später dann ihre Preise zugeschickt bekommen haben. Ja, genau. Also wir hatten dann um 20 Uhr mit ein wenig Verspätung, wie gesagt, gestartet mit der Anmoderation. Hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Aufgeregt war ich natürlich auch. Kevin entsprechend auch. Wir haben es ja zu zweit gemacht. Haben uns kurz vorgestellt, haben dann den Kostüm-Contest abgehalten. Wir hatten tatsächlich 3 kostümierte Personen im Kino mit am Start. Einen Professor Agatha, wenn ihr uns bei Instagram folgt, instagram.com/connynews, beziehungsweise bei Twitter und Facebook haben wir das Bild, glaube ich, auch geteilt. Da dürftet ihr den Professor Agatha schon gesehen haben und ein Jin war auch noch dabei, beziehungsweise ich glaube, es waren beides weibliche Cosplayerinnen, die Professor Agatha und Jin dargestellt hatten. Und ja, genau, das dritte Cosplay war ein Cosplay aus der Serie Fairy Tail. Die Dame hat dann entsprechend auch den dritten Platz gemacht. Es ist immerhin Cosplay, aber zu einer Detective Conan Fanpremiere, da haben natürlich Jin Platz 2 belegt mit dem Applausometer und Professor Agatha Platz 1. Ja, hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Die Personen, die mit im Kino waren, von denen wir gehört haben, denen hat es auch viel Spaß gemacht. Wir hatten dann am Ende noch ein bisschen Zeit, haben noch das Quiz, ein Teil des Quiz, ja, abgehalten, dass wir sozusagen als Reserve vorbereitet hatten, falls es keine Cosplayer im Studio oder im Saal geben sollte oder zu viele Cosplayer, hätte ja auch sein können, dass alle 200 Personen, die in dem Kinosaal saßen, alle in Cosplay kommen und man sich gar nicht einigen kann, welche 3 Personen denn jetzt auf die Bühne kommen sollten. In dem Fall hätten wir dann das Quiz. Da hatten wir dann noch ein wenig Zeit und dann auch noch ein paar Quizfragen. Ja, gestellt, beantwortet bekommen von Personen im Saal Und die haben dann auch entsprechend noch ein paar Goodies bekommen, die auch in der Box von Kase mit enthalten waren. Das waren dann Kugelschreiber, Untersetzer, ich glaube eine Figur war auch mit dabei von Conan, eine kleinere. Ja, ich glaube, das waren die Goodies, die da extra mit drin waren. Haben wir dann auch den Sieger natürlich mitgegeben. Und ja, dann war die Zeit auch schon schneller wieder vorbei, als man gucken konnte. Und der Film startete entsprechend in deutscher Synchronisation. Und ja, am Ende haben wir uns dann beim Filmending rausgeschlichen. Wir haben leider die Endsequenz nicht gesehen und leider auch nicht gesehen, wie ich jetzt erfahren habe, dass am Ende des Films auch noch eine Vorschau auf Film 26 enthalten war. Bin ich ein bisschen traurig, dass ich die nicht gesehen habe. Aber wir haben uns dann rausgeschlichen und draußen dann im Foyer uns aufgestellt, um dann nachher allen Besuchern ein Poster mitzugeben. Es hat auch gut geklappt, haben dann nachher noch die Fotos gemacht und ja, war rundum ein sehr schönes Erlebnis. Ich denke auch für alle, die bei der Fanpremiere mit dabei waren, ob jetzt in Hamburg bei uns oder in Berlin, Köln, Leipzig und München. Ich habe auch von anderen Standorten Bilder gesehen, die tatsächlich sehr, sehr schön aussahen, mit den Cosplayern auch. Ich glaube, ein Kaito Kid habe ich gesehen. Tatsächlich auch ein Brautpaar. Ich glaube, in Leipzig war das, wo ein Brautpaar vor Ort war, das entsprechend auch beim Kostüm-Contest mitgemacht hat, weil Hochzeit natürlich so ein Thema ist für den 25. Film oder im 25. Film. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank natürlich an Kase und Crunchyroll und ja, Cinemax natürlich auch, für dass wir das abhalten durften, dass es alles so reibungslos geklappt hat. Ja, hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht und ja, das Feedback war tatsächlich auch durchweg positiv, das wir erhalten haben per Social Media und auch im Nachgang zum Film. Ja, würde uns sehr freuen, wenn wir wieder auch im kommenden Jahr eventuell die Gelegenheit haben, das machen zu dürfen. Und ja, danke, danke, danke. Wart ihr denn auch bei der Fanpremiere oder wart ihr bei der regulären Vorstellung des Films? Oder habt ihr gar nicht die Gelegenheit gehabt, ins Kino zu gehen? Ja, also ich möchte an der Stelle auch erst nochmal vielen Dank an Crunchyroll, Kase und Cinemax sagen dafür, dass Corner News bei der Filmpremiere dabei sein durfte. Als ich das gelesen habe, war ich sofort ja Feuer und Flamme und dachte, wow, wie cool ist das denn bitte, dass wir Teil davon sein dürfen, von so einer offiziellen Europa-Premiere, und habe mich da sehr gefreut darüber und ja, habe es dann leider nicht zu ja einer der Fanpremieren geschafft aufgrund der Entfernung und der ja Verbindung sozusagen. Deswegen konnte ich nicht bei dem Fanpremierentag dabei sein, habe mir den Film dann aber entsprechend am Tag der Anime Night, beziehungsweise bei mir in meinem Kino war es so, dass ich es den Film selber erst am Tag danach gesehen habe, denn am Tag der Anime Night lief er bei mir in OMU-Fassung und einen Tag später lief er halt in deutscher Synchronfassung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich generell ja lieber die original deutschen Synchronfassungen gucke, weil da haben wir Tobias Müller und Juliana Jakobait und wie sie alle heißen. Und ja, ich finde persönlicher deutsch synchronisierte Con-Folgen etwas entspannter zu genießen als die OMU-Fassung. Und deswegen habe ich mir den OMU-Film dann bei mir eben entsprechend am Mittwoch angesehen. Aber ich war absolut begeistert von dem Film. Er hat mich echt mitgerissen und ich fand auch sehr gut eingebaut die fünf Freunde von der Polizeiakademie, Matsuda und Date und wie sie alle heißen. Hat mir sehr gut gefallen, wie das alles miteinander ja harmoniert hat, sage ich mal, wie das mit eingebaut wurde. Und ich freue mich sehr darauf, den Film dann auch bald in ja heimischer Qualität sehen zu dürfen, ob bei Crunchyroll oder in der DVD-Fassung oder in einem späteren Audiokommentar mit euch. Ja, also ich konnte leider bei der Fanpremiere auch nicht dabei sein, weil die Distanz zu groß war und in Frankfurt leider keine stattgefunden hatte, hätte ich mir gerne gewünscht. Also beim nächsten Mal Frankfurt unbedingt auch mit auf die Liste nehmen. Das wäre mein einziger Wunsch. Ansonsten kann ich mich da Olli nur anschließen, was er gerade gesagt hatte. Super Sache, dass man das überhaupt durchgeführt hat, dass Leute von Continuous hier dabei waren. Also insgesamt eine wirklich, wirklich coole Sache. Hat mich echt überrascht, dass das auch so möglich war mit dieser Fanpremiere oder dass man das so gemacht hat und gesagt hat, ja, für Conan, da machen wir sowas mal. Also super Ding. Ich habe es, wie gesagt, zur Fanpremiere selbst nicht geschafft, bin dann aber zur regulären Anime Night vor Ort im Kino gewesen. Ich habe mir das auch in der deutschen Synchronfassung angeschaut. Ich hatte vorher überlegt, ob ich mir das vielleicht sogar beides anschaue. Die deutsche Fassung lief um 17 Uhr und die UMU-Fassung um 20 Uhr. Allerdings war mir der Kinopreis mit 16,50 € deutlich zu teuer, als dass ich das hätte gemacht. Und dann habe ich mir das natürlich so überlegt, dass ich mir dann entsprechend die Disc irgendwann kaufen werde und dann nochmal zu Hause auch die japanische Synchronfassung mal anschauen möchte. Und vor Ort im Kino selbst, ja, war eine super Sache. Also, ich weiß nicht, also Conan im Kino, das hat einfach irgendwas. Und ja, auch gerade mit der Synchronisation und das dann wirklich in so Surround zu hören und auf der großen Leinwand. Ja, insgesamt wirklich sehr cool. Es gab so ein paar Sachen, ja, weiß ich nicht, die waren nicht optimal gelöst. Ja, zum Beispiel das mit den Untertiteln, das wurde auf Discord wahnsinnig oft auch kritisiert, ja, dass da die deutschen Untertitel halt über den, ja, da einfach über das Japanische drüber gelegt wurden und so. Das war dann sehr schwer zu lesen. Das war aber so mit der einzige Kritikpunkt so. Ansonsten ist der Film so aus meiner Wahrnehmung heraus relativ positiv aufgenommen worden von der Zuschauerschaft. Ich kann mich dem anschließen. Ich fand den Film auch ja, gut, sehr gut eigentlich. Auf jeden Fall einer der besseren Filme, auch in den letzten Jahren. Und ja, hat mich sehr gut unterhalten tatsächlich. Und auch das Kino, also man hatte das klassische Sitcom-Gelächter quasi live. Also die witzigen Szenen und alles, das hat auch gut gezündet und allem in allem muss ich sagen, war ein sehr schöner Kinobesuch und ich bin auch froh, dass das mittlerweile wieder so möglich gewesen ist. Ich meine, die vorherigen Filme hatte ich nicht im Kino angesehen wegen der Situation. Ihr wisst alle, der pandemischen Situation, die wir hatten, und da war das jetzt doch mal wieder sehr schön, mal wieder ins Kino zu gehen und so einen Film genießen zu können. Hat mir gut gefallen. Ja, wo du es angesprochen hast, stimmt, das mit den Untertiteln war sehr unglücklich gelöst. Also ich hatte da auch meine Probleme, weil ja, wir haben weiß auf weiß. Und was ich mich halt dann in dem Punkt gefragt habe, ob sie es dann bei der finalen Disc-Fassung halt nur noch auf Deutsch da stehen lassen, weil dann wäre das Problem ja nicht da, dass man Untertitel auf Untertitel hätte. Aber das bleibt abzuwarten. Ich hoffe es. Also, sollte das nicht in die Disc-Version schaffen. Also, da sollte man dann schon das geklärt haben, sage ich mal, die Untertitel, dass nur deutsche Untertitel zu lesen sind. Weil das alles andere, das war schon, wie gesagt, es war schon unangenehm, schwierig zu lesen. Ja, ich habe noch ein bisschen Glück, ich kann auch ein bisschen Russisch, von daher war das nicht ganz so schlimm. Aber es haben sich, wie gesagt, einige auch zu Recht, wie ich finde, so ein bisschen darüber beschwert, dass es so halt gekommen ist. Aber ja, ich hoffe sehr für die Disc-Version, es wird das nicht der Fall sein. Bei Film 18 und 23, die ja dann Englisch hatten statt Russisch, da hat es auf den DVD-Fassungen ja auch immer geklappt bisher. Also da haben wir ja keine Probleme gehabt und ich glaube, das wird sich dann mit der Disc-Veröffentlichung hoffentlich klären. Weil wenn das nicht so ist, dann ist das, könnte man die Auflage eigentlich zurückgeben. Also ich weiß nicht, wie das ist im Kino. Ja, ich kenne mich da ehrlich gesagt zu wenig damit aus. Aber es schien mir schon so, dass man wohl dann halt einfach das japanische Bild hatte, sage ich mal, das japanische Kinobild und dann entsprechend den deutschen oder den japanischen Ton irgendwie nur zuschalten kann oder dass man das halt quasi auswählen kann, wie man das auch bei einer DVD macht in dem Menü. Nur das sieht halt der Kinozuschauer nicht, weil es war wohl auch in einigen Kinos so, dass die falsche Sprachfassung gezeigt wurde. Also dass dann beispielsweise, dass man ins Deutsche reingegangen ist, aber es lief dann doch auf japanischem Ton. Das ist natürlich auch sehr ärgerlich und das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass da nicht mal den falschen Film eingelegt hat, sondern dass jemand vielleicht den falschen Ton ausgewählt hat und dass es dann vielleicht daran liegt. Ja. Wäre natürlich eigentlich für beides sinnvoller gewesen, dann die Version zu nehmen, eine Kinoversion, wo nicht die japanischen Untertitel drauf sind, aber vielleicht gab es so eine Version nicht. Keine Ahnung, das ist jetzt wieder ein bisschen viel Spekulation. Aber Hauptsache, es ist dann nicht auf dem Disc-Release drauf und dann ist auch okay. Besagter Disc-Release war auch eine weitere News in diesem Monat, denn Kase hat noch vor der Fanpremiere bekannt gegeben, wann der voraussichtliche Release sein wird für Film 25 auf DVD und Blu-ray. Das wird voraussichtlich, wie gesagt, der 1. Dezember 2022 sein. Das ist ja auch ungefähr der Zeitraum, wie Film 24 da in Deutschland rauskam. In Japan erscheint der Film dann vermutlich auf DVD im Oktober, wo wir natürlich noch nicht ganz wissen, wie das läuft, ist mit Crunchyroll. Denn anders als wir es von Anime On Demand gewöhnt waren, erscheinen die Filme jetzt scheinbar nicht parallel auf Crunchyroll, beziehungsweise im Fall von Film 23 auch noch überhaupt gar nicht. Also Film 23 und Film 24 sind auf Crunchyroll bisher noch nicht aufgetaucht. Und ich befürchte, das wird dann bei Film 25 wieder zu sein. Aber dann muss man eben zur DVD oder zur Blu-ray greifen, wie gesagt. 1. Dezember voraussichtlich. Ein weiterer Termin, der bekannt gegeben wurde in diesem Monat, ist der Release von Das Scharlachrote Alibi, dem Kompilationsfilm von Anime-Episoden als Vorbereitung für Film 24. Da hatte Kazeya einen physischen Release angekündigt mit Synchronfassung. Und dieser Termin wurde jetzt konkretisiert. Am 21. Juli 2022 soll Detective Conan The Special, das Scharlachrote Alibi, im deutschsprachigen Raum erscheinen auf DVD und Blu-ray. Beides wird im Shop mit 24,95 € veranschlagt, im Kase-Shop. Und da werden wir dann sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden, wenn der Release soweit ist. Einen weiteren Termin, den wir bekommen haben, ist der endgültige Release-Termin für den Zero's Tea Time Anime bei Netflix. Der Anime lief vom 4. April bis zum 9. Mai in Japan im Fernsehen und dann einen Tag später bei Netflix Japan. Und wir wussten bisher schon, dass der Juli 2022 der Monat ist, wo Netflix international weltweit Zero's Tea Time dann veröffentlichen will. Und jetzt wurde das Datum konkretisiert. Die 6 Episoden des Anime sollen am 29. Juli 2022 auf Netflix erscheinen. Es ist noch nicht bekannt, ob das nur OMU sein wird oder mit Synchronisation. Da gibt es meines Wissens nach noch keine Äußerungen zu bisher. Ja, wie gesagt, 6 Episoden, Laufzeit circa 13 Minuten, also minus Opening und Ending circa 10 Minuten. Und die 6 Episoden dann am 29. Juli in Deutschland und weltweit. Ja, tatsächlich sehr schön, dass wir das dann schon im Juli zu sehen bekommen. Und ja, also Synchronisation will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber gehe ich zumindest schon stark von aus, weil auch Netflix gerade für Synchronisation ja immer bekannt ist und eher wenig bis gar nichts tatsächlich in der UMU veröffentlicht. Jetzt sind wir natürlich sehr zeitnah am japanischen Release dran, aber ich hoffe trotzdem, dass sie es hinbekommen haben, das entsprechend dann schon bis dahin zu synchronisieren. Es ist ja, wie gesagt, nicht so viel, wenn wir 6 Folgen haben mit 13 Minuten. Das ist ja wirklich sehr wenig, wenn man zum Beispiel eine reguläre Serie kennt mit 12 Episoden und 25 Minuten pro Folge. Dann haben wir hier die Hälfte der Folgen und auch nochmal die Hälfte der Laufzeit pro Folge. Also eigentlich ein Viertel einer, ich sag mal, Standardserie oder Standard-Animes. Ja, von daher denke ich mal, das ist jetzt nicht der große Aufwand da, das zu synchronisieren. Das ist natürlich trotzdem ein Aufwand, muss man bedenken. Aber ja, ich hoffe sehr, dass das in Synchronisation kommt, gerade wenn man es weltweit zeigt. Ja, mal sehen, mal sehen. Und ich hoffe natürlich, wenn es synchronisiert ist, dass man dann auch die altbekannten Sprecher wieder mit am Start hat. Gerade bei Toru Amuro, Bourbon, wäre es ja sehr traurig, wenn wir seinen Sprecher, der mir gerade entfallen ist, Konrad Bösherz. Konrad Bösherz, danke Olli, wenn wir den nicht mit am Start hätten. Ja, ansonsten. Ja, ich glaube, so viele altbekannte Sprecher aus Conan haben wir da tatsächlich gar nicht. Das Einzige wäre jetzt noch vielleicht nah auf Kasami, der hat ihn ja im jetzigen Kinofilm gesprochen. So, das wäre noch sowas, das könnte man natürlich beibehalten. Ja, wäre ich jetzt auch nicht so traurig, wenn nicht. Aber ich kenne viele Fans, die da traurig wären. Ja. Ja, bei Azusa haben wir ja inzwischen mit Staffel 5, Film 20 und 22 mit Bettina Kenny inzwischen ja schon eine Sprecherin etabliert jetzt wieder. Da wäre es natürlich schön. Azusa ist ja so ein Charakter, die hatte bisher 3 Sprecherinnen so in Deutschland. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen vielleicht das etabliert haben, hoffe ich, dass wir da auch nicht jetzt schon wieder wechseln. Ja, das natürlich auch, genau. Ja, was ich mir sonst noch vorstellen könnte, falls die deutsche Fassung zu dem genannten Veröffentlichungstermin noch nicht bei Netflix am Start sein sollte, dass sie dann möglichst bald nachgeliefert wird, also dass es erstmal in OMU läuft und dann ja vielleicht ein paar Monate später oder ein paar Wochen, ich weiß nicht, wie schnell die da sind, dass es dann entsprechend auf Deutsch nachgereicht wird. Ich meine, bei einigen anderen Animes lief das auf Netflix auch so, dass erst die OMU-Fassung kam und dann etwas später die deutsch synchronisierte Fassung dort abrufbar ist. Ja, das stimmt. Da war es aber meistens so, dass das bei Anime war, die dann noch zur japanischen Fernsehausstrahlung auf Netflix gekommen sind. Also es war dann zum Beispiel bei Komi-san, einem anderen Sunday-Anime so, dass auf Netflix dann die Folge 2 Wochen später kam als in Japan, OMU, während die Staffel halt noch lief. Und dann so 2, 3 Monate, wenn ich mich richtig erinnere, nach Ende der gesamten Staffel kam dann OMU nachgeliefert. Und als Justiz haben wir jetzt schon die ganze Serie fertig. Also da würde es mich schon, das wäre nicht das übliche Netflix-Tempo meiner Wahrnehmung nach, wenn das jetzt erst wieder erst OMU dann nachgeliefert. Aber naja, sei es wie es sei, egal welche Variante jetzt gewählt wird, irgendwann kriegen wir bestimmt Synchro. Also das kann man, glaube ich, schon bei Netflix erwarten. Ja, was ja auch noch vielfach im Raum stand oder was ich vielfach von Fans gelesen habe, ist tatsächlich ein DVD-Disc-Release, Blu-ray wahrscheinlich auch, der ja dann auch noch zur Debatte steht, oder ob das dann halt nur bei Netflix tatsächlich läuft. Ich würde aber sagen, da muss man wahrscheinlich den Ball erstmal nach Japan zurückschieben und gucken, ob das denn da auf Disc erscheint, wovon ich eigentlich ausgehe, aber ich habe in der Hinsicht noch nichts gelesen. Aber wenn es dort auf Disc erscheinen sollte, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann entsprechend bei Crunchyroll bzw. Kazé auch auf Deutsch erscheint als Disc Release. Weil das wird man sich, oder bei Peppermint oder wer auch immer sich das schnappen könnte. Das besteht natürlich auch die Gefahr weiterhin wie bei Magic Kaito 1412. Nee, aber ich glaube, dass da Kazé, Crunchyroll großes Interesse dran haben, dass dann auch nach Deutschland zu holen, wenn es in Japan eine entsprechende Disc-Vorlage geben sollte. Und eine Sache, wo wir jetzt schon so ein bisschen mal angedeutet haben, die Namen werfen wir so durch den Raum: Crunchyroll, Kazé. Es ist ja so, Crunchyroll ist seit längerer Zeit der Eigentümer von Kazé. Crunchyroll hat ja mal die Viz Media Europe, LL irgendwann, die Firma jedenfalls Viz Media Europe, zu denen eben auch Kazé und auch Kazé Deutschland, Kazé kommt hier ursprünglich aus Frankreich, Kazé Deutschland und so, Kazé Manga, dieses Ganze besaß Crunchyroll bereits und das wissen wir auch noch von letztem Jahr, dass dann Crunchyroll auch den Streamingdienst von Kazé Anime On Demand wurde ja letztes Jahr geschlossen, weil Crunchyroll, die Mutterfirma, ist jetzt halt auch ein Streamingdienst, deswegen braucht man das nicht zweimal und Wakanim wurde auch geschlossen, was so ein Joint Venture Ding war. Das heißt, da wurde ordentlich konsolidiert. Und jetzt kommt nochmal ein größerer Schritt von Crunchyroll, denn sie benennen die Marke Kazé um. Es wird jetzt in Zukunft nicht mehr Kazé Anime, Kazé Manga, Kazé Games und sowas geben. Es gibt in Zukunft nur noch Crunchyroll. Also auf Manga steht dann auch Crunchyroll drauf und auf den Anime-Sachen Crunchyroll. Also es gibt auch keine Unterteilung. Dann Crunchyroll Anime, Crunchyroll Manga, Crunchyroll Games oder Movies, sondern einfach nur noch überall Crunchyroll. Und die Anime Nights werden auch umbenannt von den Kazé Anime Nights zu der Crunchyroll Anime Night, Singular. Keine Ahnung. Das wird jetzt noch im laufenden Betrieb so passieren, für die nächsten Sachen. Und sonst ändert sich laut dem FAQ von Crunchyroll erstmal nichts. Die Mitarbeiter sollen alle bleiben, da ändert sich jetzt nichts. Die Titelveröffentlichung bei den Manga bleibt auch gleich und sie haben auch gesagt, wir werden weiterhin Manga veröffentlichen, unabhängig davon, ob es die Titel auch bei Crunchyroll gibt. Also sie werden auch Manga von die auf anderen Streaming-Plattformen, deren Anime auf anderen Streaming-Plattformen laufen, weiter zeigen. Und ja, also glaubt man dem FAQ von Kazé, von Crunchyroll, dann ändert sich eigentlich nichts außer die Namen. Und sie haben nochmal betont, dass sie natürlich gar keine Monopolstellung haben im Anime-Markt. Dass wir eine marktbeherrschende Position haben, sehen wir nicht, schreibt Crunchyroll. Naja, kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall das Wichtigste für uns Fans ist auf jeden Fall, Kasee wird Crunchyroll und die Website wird bleiben, aber irgendwann nicht mehr rot sein, sondern orange. Und sonst soll sich eigentlich erstmal nichts großartig ändern. Es ist natürlich, auch wenn das nur so ein kosmetischer Unterschied ist, man hängt ja schon so ein bisschen an Namen und sowas. Und Kasee war halt eine Säule, eine beständige Säule, die uns Con-Fans, mit der wir jetzt seit Jahren, bei dem wir seit Jahren das bekommen, was wir wollen und zu dem wir jetzt so eine Kundenbeziehung aufgebaut haben. Ja, und jetzt wird das alles umbenannt. Auch wenn man nicht so sehr an Firmen hängen sollte als Konsument, ist es natürlich trotzdem so ein kleines bisschen schade, zumindest für das emotionale Fanherz so. Ja, also für mich auch ein riesengroßer Kracher, eine Krachermeldung, kann man gar nicht anders sagen, auch wenn sie das so ein bisschen verkaufen als den logischen Schritt und hey, das war doch absehbar und ja, also für mich tatsächlich war es nicht unbedingt absehbar, auch wenn es jetzt natürlich der logische Schritt ist und man sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen wird. Bei mir ist das gleiche, wie Lasse schon sagte. Also man gewöhnt sich halt daran, dass es waren halt immer die Kasee Anime Nights und jetzt die Crunchyroll Anime Night. Hört sich erstmal irgendwie komisch an und muss man sich daran gewöhnen, aber nach ein, zwei Jährchen, da wird das sicherlich auch sich eingespielt haben. Und ja, gerade für uns als Conan-Fans ist die Meldung ja auch so interessant, weil ja, wir als oder der Conan-Anime hat in Deutschland natürlich die Heimat bei Kasee und bei ProSiebenMax, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Aber was gerade die Disc-Release angeht und auch die Kinopremieren, da gehört Detective Conan natürlich zu Kasee, beziehungsweise in Zukunft dann Crunchyroll. Und ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, wie das Ganze denn vonstatten gehen wird. Weil die haben natürlich so ein formschönes FAQ, aber das ist für mich eigentlich so eine Seite, auf die man draufklickt, die man sich durchliest und danach mit noch mehr Fragezeichen im Raum steht, weil sie nichts beantworten, sondern stattdessen nur neue Fragen aufwerfen. Ja, also zum Beispiel mit der Website, dass sie umgefärbt wird. Ja, natürlich, wenn ich jetzt auf kasee-online.de, heißt diese Website, glaube ich, oder wie heißt die Kasee-Website? Guck mal, ich weiß es gar nicht genau. Geht, dann stößt man natürlich auf dieses schöne, die rote Kasee-Website. Ich weiß, wie sie aussieht, immerhin das, wenn ich die URL schon nicht kenne. Wird man denn in Zukunft dort weitergeleitet zu crunchyroll.de? Und falls ja, das ist doch eigentlich das Streaming-Portal. Wie machen sie denn das? Weil wenn man die Kasee-Marke verschwinden lassen möchte, dann kann man nicht sagen, die Website heißt kasee-online.de, aber da ist dann zu sehen, alles in Orange mit Crunchyroll-Farben. Das erschließt sich für mich nicht. Also für mich muss es eine Weiterleitung der Website sein auf eine Crunchyroll-Seite. Und man will es dann wahrscheinlich nicht crunchyroll-anime.de nennen, sondern ja, keine Ahnung, wie sie das machen. Genauso dann die nächste Frage, wenn es dann heißt, ja, Detective Conan Film 25, oder nehmen wir dann den nächsten Film, meinetwegen Detective Conan Film 26, erscheint bei Crunchyroll. So, dann fragen sich natürlich alle, ja, wo erscheint er denn jetzt? Erscheint denn jetzt der Anime-Film-Comic? Erscheint der Film auf DVD und Blu-ray? Oder erscheint er als Stream? Ja, Crunchyroll ist dann halt irgendwie alles. Und ich finde es dann schade, dass man da nicht die Label zumindest, also dieses Kasee-Anime, Kasee-Manga, dass man da nicht sagt, man macht dann wenigstens Crunchyroll-Anime, Crunchyroll-Manga. Ich verstehe natürlich, dass man gerne alles unter einem Namen so hat und möglichst wenig Verwirrungen erzeugen möchte. Und wahrscheinlich wird dir das bei Kasee auch gestört haben, dass man so viele verschiedene Label da hat. Aber für mich, ja, wie gesagt, wirft das noch mehr Fragen auf. Naja, aber das mit dem Manga vermischen, das hat Kasee ja auch immer ganz klar getrennt. Und das ist ja auch nicht, im Newsletter steht ja auch nicht immer so ganz klar, das hier ist jetzt der Bereich von Kasee Manga und hier ist nur Manga, sondern das wird halt dadurch getrennt, dass es halt dabei steht. Ja, genau, es sind ja auch andere Personen dafür tätig und so weiter. Es war jetzt mit dem Beispiel natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber gerade mit dem Stream und mit der DVD stellt sich mir tatsächlich die Problematik. Also wenn man sagt, dass man Film 26 bei Crunchyroll veröffentlicht, dann sehe ich auf den ersten Blick nicht, ob das jetzt der Stream gemeint ist oder ob damit die DVD-Blu-ray-Veröffentlichung gemeint ist. Ja, das ist halt schwierig, finde ich. Also ich möchte dazu sagen, ich Für mich war das ein logischer Schritt, dass das passiert, ehrlich gesagt. Ich habe das kommen sehen zu dem Zeitpunkt, wo klar war, Anime on Demand wird ja eingestampft. Ja, das kann man so sagen. So bei dieser Übernahme von dieser Viz Media habe ich das noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, weil es hätte durchaus auch Sinn machen können, diese Plattform parallel zu betreiben, dass man sagt, okay, man hat zumindest auf dem Papier, also diese Monopolstellung wurde ja schon angesprochen, hat zumindest auf dem Papier her irgendwie zwei Anbieter und man bringt dann auf beide Exklusivtitel und dann sagt man, okay, dann müssen die Fans halt beides abonnieren und ich kann doppelt abkassieren. So. Jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die Preise halt, jetzt wo alles bei Crunchyroll ist, auf dem Streaming-Anbieter Crunchyroll, dass dort halt entsprechend dann die Preise angehoben werden können, wie das Crunchyroll halt beliebt. Ja, so hätte man zumindest noch den Anschein gehabt, okay, es gibt halt da irgendwie eine Art von Wettbewerb, obwohl es halt alles unter einer Firma verläuft. So. Na, und das haben sie sich ja dagegen entschieden, Anime on Demand eingestampft. Und da war für mich klar, okay, dann wird es auch die Marke Kaze so nicht mehr geben, sondern dann wird das auch integriert in Crunchyroll. Und der einzig logische Schritt für mich war, dann wird das alles als Crunchyroll gebrandet. Und ich glaube, hier muss man dann halt einfach sagen, das dauert halt seine Zeit, ne, bis solche Rechte oder Markenrechte, die dann halt an diesem Namen Kase und so bestehen, bis das umgeschrieben wird und dass das jetzt jemand anders hat und so weiter. Das dauert halt einfach seine Zeit und das wird sicherlich schon vor dieser Anime-on-Demand-Entscheidung getroffen worden sein, nur bis das dann halt auch alles umgetragen ist und so. Wird es halt bis jetzt eben gedauert haben und ja, da wird man dann halt schauen müssen oder auch noch ein bisschen mehr Zeit geben müssen tatsächlich, bis wir dann sehen, wie die sich das organisieren. Also die Webseite, die wird es mit Sicherheit auch nicht ewig geben. Ja, da bin ich auch sicher. Also wenn man dann irgendwie mal Kase googelt oder so und auf die Webseite wird es irgendwann eine Umleitung geben, aber jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Also mindestens dieses Jahr noch würde ich davon ausgehen, dass sie diese Seite noch irgendeiner Form weiter betreiben. Ja, stellt sich natürlich auch die Frage jetzt mit diesem ganzen Shop, der da integriert ist, wie man das auf Crunchyroll gut integrieren kann. Ich nutze Crunchyroll nur per App. Ich weiß gar nicht, ich meine aber, die verkaufen dort auch auf Crunchyroll Sachen. Keine Ahnung. Also, dass man das irgendwie noch macht. Und die Domain, die wird sicherlich auch noch längerfristig registriert sein als nur ein Jahr. Also da gibt es immer noch verschiedene Fragen, klar. Das wirft jetzt erstmal Fragen auf, aber ich denke, wenn wir da Crunchyroll ein bisschen Zeit geben, werden die das auch ja, kommunizieren oder es wird klarer, wie sie das aufbauen. Und bei diesen anderen Sachen gebe ich dir natürlich recht, wenn jetzt Crunchyroll veröffentlicht, ja, keine Ahnung, wir bringen jetzt Detektiv Conan eine neue Staffel auf Crunchyroll. Und dann stellt man sich natürlich, oder Crunchyroll bringt eine neue Staffel raus. Ja, dann fragt man sich natürlich, meinen Sie jetzt ein Streaming oder Audi Disc? Das muss dann halt immer dazu gesagt werden. Aber ich glaube, wie gesagt, auch da wird sich das relativ zügig einspielen, wann und wo sie was veröffentlichen. Ja? Oder gerade bei neuen Serien, wenn sie eine neue Serie ankündigen, dann sagen sie, müssen sie sagen, ganz zwangsläufig, das kommt jetzt für als Manga, wir kündigen jetzt den Anime an oder wir kündigen es für die Plattform Streaming an oder für Disc oder sonst irgendwas. Also da müssen sie ja kommunizieren. Ja, das ist ganz klar, aber da gehe ich davon aus, das wird dann auch entsprechend passieren. Nur da müssen wir erstmal auch ein bisschen Luft und ein bisschen Zeit geben, dass sie sich da auch ein bisschen einpendeln kann. Ich finde es gut, dass sie die Mitarbeiter von Kase übernommen haben. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen. Ich glaube, in so einem kleinen Markt wie so Anime und sowas ist das ziemlich schlecht, wenn man die Leute entlassen würde, weil die haben halt eine bestimmte Expertise und wenn man die langfristig in dem Unternehmen hält, ist das sicherlich ein größerer Gewinn, als zu sagen, naja, wir haben vielleicht schon eine eigene Rechteabteilung und die übernehmen wir jetzt hier nicht von Kase oder so, sondern dass man sagt, hey, da ist noch jemand, der hat vielleicht auch Ahnung und das macht vielleicht Sinn, den bei uns zu integrieren noch, dass wir mehr Kompetenzen haben. So, ansonsten muss ich halt sagen, so, es ist eine Monopolstellung, muss man schon so sagen. Koch Media, es steht so ein bisschen auf der anderen Seite. Das sehe ich schon so, Crunchyroll halt nicht, klar. Die werden nicht sagen, oh, wir haben jetzt ein Monopol, weil dann vielleicht doch das Kartellamt hellhörig wird, keine Ahnung. Aber ja, ich denke mal, zeichnet sich jetzt sehr stark ab, dass das so kommen wird und dass das vielleicht auch nicht so optimal ist, ehrlich gesagt, dass die Preise dann durchaus auch steigen können, so was Streaming angeht. Vielleicht DVD-Discs, die waren schon immer hoch, das wird vielleicht nicht so stark steigen, aber beim Streaming-Markt sehe ich da durchaus Potenzial, dass es da auch jetzt die Preise nochmal angehoben werden. Die sind ja schon mal angehoben worden. Also da weiß ich nicht, bin ich sehr zurückhaltend, aber insgesamt natürlich schön, dass sie die Mitarbeiter übernommen haben. Und ich denke, das wird auf jeden Fall uns auch Conan-Fans jetzt halt entsprechend begleiten. Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber natürlich auch wird ein neues Logo draufkommen auf Veröffentlichung. von den Discs. Ich meine, Crunchyroll stand, wenn ihr mal guckt, immer mal hinten drauf schon der Name Crunchyroll, aber das wird natürlich auch KZ-Logos ersetzen auf ihren Marken und so sicherlich auch beim Disc-Release. Wenn jetzt noch was kommt, müssen wir mal gucken, ob das jetzt schon passiert bei den nächsten Veröffentlichungen von KZ oder ob das, die sind ja teilweise schon gedruckt, die Disc, ob das jetzt dann noch ein bisschen länger dauert, wird man sehen müssen. Ich glaube, der nächste Release war jetzt, ne, im Juli der Scharlachrote Alibi. Da werden wir dann sehen, ob dann da das KZ-Logo noch drauf ist oder Crunchyroll-Logo. Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass das wohl in Zukunft das Crunchyroll-Logo sein wird und dass sie da nicht ewig KZ drauf drucken. Ja, jetzt wo du es gerade so sagst, ist es natürlich auch ein sehr radikaler Schritt, muss man ja tatsächlich so sagen, wurde mir jetzt nochmal vor Augen geführt, einfach zu sagen, ja, wir stampfen Anime On Demand ein, ja, wir stampfen KZ ein und wir nehmen den deutschen Fans zumindest in der Hinsicht alles, was sie bisher gekannt haben. Ah ja, okay, es gibt natürlich die anderen Labels, aber gerade hinsichtlich KZ, KZ war ja wirklich eine Marke oder Label oder wie auch immer, oder ein Unternehmen, das wirklich jahrelang Bestand hatte durch gute und schlechte Zeiten des Anime-Marktes. Und ja, das wird jetzt einfach wegfallen und durch Crunchyroll ersetzt. Ja, kann man natürlich so positiv sehen oder als den logischen Schritt, kann man natürlich aber auch mit dem kritischen Auge betrachten. Aber ja, gerade wie du sagtest, man hätte natürlich auch sagen können, ja, wir lassen das alles bestehen, Anime On Demand, Wakanim, haben dann mehrere Plattformen und machen dann auf allen Plattformen ein bisschen was Exklusives, greifen überall Geld ab. Wobei natürlich dann die gut informierte Fans wissen das natürlich und wissen auch, dass man dann da abgezockt wird und fragen sich dann vielleicht, ob man dann den Unternehmen dann überhaupt dann das Geld geben sollte, wenn sie da solche Praktiken an den Tag legen, so wie sie es jetzt machen. Sie haben alles auf einer Plattform, das ist fair und offen und ja, vielleicht werden die Preise dann steigen, aber immerhin hat man da nicht die mehreren Plattformen, wo man dann gleichzeitig ein Abo am Laufen hat, sondern ein Abo, das dann vielleicht etwas mehr kostet, aber vielleicht dann insgesamt noch weniger als drei Abos, die man gleichzeitig aufrechterhalten muss. Ja, und also man sieht auch, dass Crunchyroll eigentlich zu allem bereit ist, alles zu schließen oder dicht zu machen, was ihnen irgendwie nicht in den Kram passt, um es mal Also so zu wie sagen. gesagt, KZ wird nicht geschlossen. Also das ist nur eine Namensänderung. Ne? Also nicht, wenn ihr dich jetzt einen falschen Eindruck hier gewinnt, weil auch irgendwie KZ wird eingestampft. Das ist nur, da wird halt ein neuer Name aufs Türschild gedruckt. Sonst ändert sich nichts. Also nicht jetzt, keine Ja, aber man Panik. muss Ja, schon sagen, dass, ich genau. meine, Okay. diese Übernahme, die ist ja schon vorher passiert, so, ne? Also das ist jetzt quasi das, was jetzt noch kommt. Ja, aber im Endeffekt so, ja, keine Ahnung. Also du löst halt eine Firma in dem Sinne halt auf, dass es die halt so nicht mehr gibt. So, also das ist schon irgendwie so, ob du das jetzt Umbenennung nennst oder sagst, naja, Nee. also weiß nicht. Die Firma bleibt ja bestehen. Ja, aber Nee, das ist ja so. ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber. Man muss da schon unterscheiden zwischen Wakanim und Anime On Demand, die wurden ja wirklich platt gemacht. Aber KZ, zumindest so wie Crunchyroll das sagt, das ist einfach nur, es ändert sich nichts, außer Ja, der sagen Name. Sie. Aber wenn jetzt zum Ja, Beispiel also. Nestle dann irgendwie was kauft, so, na gut, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Ja, ich aber. weiß nicht, so, ne? So, dann sagst du halt, ja, die Marke, das bleibt bestehen, oder du sagst halt, ja, die Marke Ja, bleibt nicht aber mehr KZ. bestehen. So, im Endeffekt läuft es ja auf selber hinaus, dass wir keine, ja, die Produkte, Aber KZ war ja. ja. KZ gab es ja auch trotzdem als Unterfirma von Viz Media Europe. Ja. Unterfirmen gibt es ja auch trotzdem, auch wenn alles gleich heißt. Ja, die Anime On Demand Mitarbeiter, die wurden ja auch alle übernommen, hieß es damals. Also das war ja auch in dem Sinne keine. Es war ja auch so eine Umfirmierung. Also der ganze Inhalt, Nee, Großteil. das war eine Schließung. Ja, aber was ist denn der Unterschied, ne? Ob ich jetzt sage, okay, ich weiß nicht, die GmbH wird geschlossen oder die Firma gibt es nicht mehr, weil sie umbenannt wird. Also ich weiß nicht, das ist ja dann, ich meine, die arbeiten ja dann nicht für KZ, sondern für Crunchyroll. Also das ist ja doch schon nochmal was anderes. Und das wird da ja dann klar kommuniziert durch diese Umbenennung. Also ich finde, da sollten wir jetzt nicht uns ins juristische Detail verhakeln, weil im Endeffekt so KZ. Wir müssen ja auch sagen, Crunchyroll, die wir hier kennen, ist ja nicht Crunchyroll Haupt. Wir reden hier von Crunchyroll EMEA, die vorher Viz Media Europe waren. Und die sind ja auch nur ein Unterkonzern von der Crunchyroll LLC aus den USA. Und dann gibt es noch Crunchyroll SAS und Crunchyroll SA. Und als Unterfirmen davon noch eben KZ und AV Vision und ehemals Anime On Demand. Und diese eine Unterfirma wird jetzt halt umbenannt in. Kriegt auch das Crunchyroll Branding Ja, aber drauf. das Ergebnis ist für mich dasselbe. So. Also das, ich kann KZ irgendwann nicht mehr finden und die bringen keine Produkte als KZ mehr raus. So. Also die Marke, so, ich meine, ist ja halt die Frage, ne? Die Angestellten gibt es Ja, noch, die die Marke GmbH gibt es noch, verschwindet. okay, aber so weiß ich nicht, ist halt doch eine andere Marke so dann. Das ist wie wenn jetzt, keine Ahnung, Nutella verschwindet und Ferrero ist der Konzern dahinter und es gibt halt eine neue Nuss-Nougat-Creme, aber die heißt jetzt anders oder so, weiß ich nicht, ne? Also für mich Ja, macht das jetzt nicht so einen also. großen Unterschied, aber weil es Kaze als diese Marke, und darüber reden wir, gibt es dann ja nicht mehr so, ne? Und weiß nicht, also. Für mich ändert sich im Ergebnis nicht so viel. Ihr seht, wir haben das FAQ von Crunchyroll gelesen und wie gesagt, wir haben mehr Fragen als vorher. Also ich zumindest habe mehr Fragen als vorher. Ja, ich finde es, vielleicht passt der Vergleich mit Facebook und WhatsApp damals, als das übernommen wurde, ein wenig, wo man ja auch gesagt hatte, es bleibt alles gleich. Ist, glaube ich, auch noch relativ gleich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Aber Werbung soll ist halt die trotzdem kommen, Frage. ne? So ist das. Ist halt die Frage, inwiefern man da Crunchyroll glauben darf. Natürlich, wenn ich ein anderes Unternehmen aufkaufe vor Monaten und dann alles umbenenne in so wie es mir halt passt, dann sage ich natürlich an alle besorgten Fans, ja, nee, es ändert sich nicht, es bleibt alles gleich, nur ein neuer Name kommt drauf, ja, ansonsten der Inhalt ist gleich, aus Rider wird Twix und so, man kann jetzt zig Vergleiche anführen. Ob das dann tatsächlich so bleibt oder ob man dann sagt, man ändert auf lange Sicht dann doch etwas, wie es halt dem Mutterunternehmen dann oder naja, dem Unternehmen dann am besten passt. Ja, also ich traue dem ganzen Braten noch nicht so unbedingt. Wünsche natürlich allen Mitarbeitern alles Gute, dass sie auch weiterhin erhalten bleiben und die Versprechen in der Hinsicht freue mich auf jeden Fall, dass da ja jetzt niemand vor dem aussteht sozusagen. Ja. Ja, gerade die Konsequenzen für Detektiv Conan, und das ist ja auch das, was uns ja betrifft, die werden ja im Endeffekt wahrscheinlich tatsächlich sein, dass einfach ein neuer Name draufsteht und die Serie, ich meine, die DVD-Blu-ray-Serie, die wird ja weiterlaufen bei Crunchyroll dann in Zukunft und ja, Kaze Anime Nights heißen dann halt Crunchyroll Anime Night und auf den Film steht ein neues Logo, hatte ich schon gesagt, und ansonsten, ja. Ändert sich in der Hinsicht wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so viel, außer halt der Name. Vielleicht kriegen sie eine bessere Qualitätskontrolle oder so. Mal sehen. Und deswegen eben auch, weil sich im Endeffekt ja nichts ändern soll oder wird, finde ich es dann aber, fand ich es ein bisschen befremdlich, wie das Ganze vermarktet wurde von Kase. Weil das Ganze wurde ja nicht einfach nur so bekannt gegeben, nüchtern. Nein, es gibt dazu auch spezielle Artworks und einen Hashtag, nämlich unter dem Slogan Crunchyroll bringt dein Fandom auf das nächste Level. Mit Hashtag Crunchyroll Next Level wird dieses Ganze beworben. Was mir dann befremdlich vorkommt, weil es ja eben laut den Aussagen, wie sie es überall kommunizieren, nichts ändern soll. Und ich meine, selbst wenn sich jetzt irgendwas ändert von wegen, ja, die arbeiten jetzt direkt bei uns und so, was ja nicht der Fall ist, aber selbst wenn das passieren sollte, was genau wird hier auf das nächste Level gebracht? Also irgendwie, wir werden mit der Expertise von Kase werden wir jetzt noch besser releasen. Also Kase gehört seit 3 Jahren zu Crunchyroll. Und ich nehme mal an, die haben jetzt nicht komplett autark gearbeitet. Also, das ist ja nun mal nicht so. Und was jetzt hier genau irgendwie durch diese Umbenennung jetzt das nächste Level sein soll für unser Fandom, das habe ich dann bei diesem Marketing irgendwie nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, warum so eine Umbenennung, so eine businessmäßige Umbenennung, warum das jetzt unbedingt irgendwie so eine Ankündigung mit dem Dein Fandom auf das nächste Level. Das hätte man damals machen können, als man das gekauft hat. Da hätte ich sowas erwartet, irgendwie Crunchyroll, wir haben jetzt Kase gekauft und das ist jetzt irgendwie das nächste Level und so. Da hätte ich das irgendwie verstanden, aber jetzt bei so einer Umbenennung weiß ich jetzt nicht, wo da jetzt plötzlich ein neues Level Ja, aber herkommt. damals, als es gekauft wurde, hat sich ja auch im Grunde nichts verändert. Also da hat sich ja wirklich nichts verändert, oder? Also außer dass jetzt neue Nö. Eigentümer da ist. Aber jetzt ändert sich ja zumindest das Label oder der, ja, oder das die Ja, Vermarktung, wie auch und immer. geändert, und geändert, und geändert hat sich das Anime on Demand eingestellt wurde, Ja ne? gut, okay, das ist Irgendwann. tatsächlich, das wäre tatsächlich für mich, das wäre für mich das nächste Level gewesen. Also Und dass Conan zu Crunchyroll gekommen ist. ja, das finde ich wiederum gut. Aber man muss Also. sagen, machen sie ja jetzt zum Beispiel auch mit Wakanim. So, ja, ne, das Beste wird fusioniert. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt diesen komischen Trailer gesehen habe, wo diese zwei Sachen, ja, jetzt kommen die Titel zu uns und bla bla bla und über 1000 Serien. Ich weiß nicht, ich habe den beim japanischen Filmfestival, habe ich diesen Trailer bei jedem Kinofilm gesehen. Und ich weiß, ich kenne jede Serie mittlerweile, jede Szene irgendwie schon auswendig. Also das ist so eine Sache, natürlich. Ich glaube, das hat halt einfach Zeit gebraucht, sondern du übernimmst ja nicht eine Firma und sagst dann so, ja, bam, heute ist Stichtag, wir haben das heute übernommen, ab morgen gibt es kein Kaze mehr, kein Anime und Demand mehr und wir haben jetzt alle Rechte schon und so weiter. Also das dauert halt einfach unheimlich viel Zeit, ne, sie dieses Abwickeln. Und meine Prognose wäre, ehrlich gesagt, also in 5 Jahren gibt es diese GmbH, die wir da jetzt noch haben von Kase oder was auch immer. Weiß nicht, ob die GmbH als Firma jetzt umbenannt, ja, als Firma wurde sie wohl umbenannt, aber nicht als GmbH. Keine Ahnung. Also wenn es die noch geben würde, das würde mich sehr wundern, ehrlich gesagt. Ja, das ist dann irgendwann komplett integriert und das ist einfach ein Prozess, der braucht halt einfach Zeit. Wahrscheinlich ist es so, dass diese GmbH Rechte innehat, die nicht übertragen werden können auf Crunchyroll und man deswegen die GmbH jetzt einfach noch lässt und dass es dann aber irgendwann der Plan ist, die dann doch einzugliedern und zwar richtig einzugliedern, indem man die auflöst und sagt, okay, wir übertragen das, was noch da ist, an Rechten, an Assets und so weiter, dann auf unsere Hauptfirma. Und ob das jetzt dann eine Crunchyroll SEXYZ sein soll oder die oder jene, das ist ja dann egal. So, das sind dann halt so, weiß ich nicht, steuerrechtliche Sachen oder keine Ahnung, wieso man das dann so oder so macht. Ja, aber das sind halt so ein Punkt. Ich würde sagen, also in 5 Jahren reden wir da nicht mehr drüber und dann ist Kase überhaupt kein Thema mehr und ja, weiß ich nicht, jetzt ist es halt mit dieser Markeumschreibung oder mit dieser Marke, die halt verschwindet. Das ist halt ein Ding, ein Ausrufezeichen, das halt jetzt so ist. Und ob dann die Firma jetzt aufgelöst wird oder in 5 Jahren, das weiß ich nicht. Also das sehen wir dann, aber das ist natürlich jetzt, zeigt ganz klar, in welche Richtung das geht. Und das ist für mich die Richtung, es gibt nur noch Crunchyroll und das ist ein Monopol und die werden die Mitarbeiter dann halt dort einsetzen und ja, also das ist für mich die Konsequenz. Kase, like, wenn du noch kennst. Ja, so wird es dann irgendwann laufen in ein paar Jahren. Nee, also, ich muss noch mal sagen, zu dem Anime On Demand Crunchyroll-Thema. Ja, also bisher, also dadurch, dass Anime On Demand geschlossen wurde, da hatten wir damals alle Filme, alle Crossover-Filme, die komplette Serie, die Gosho Aoyama Short Stories, das wurde dann ja alles, naja, ich will nicht sagen in der Nacht- und Nebel-Aktion, aber in mehreren wenigen Monaten tatsächlich alles zu Crunchyroll rübergehievt. Inzwischen sind ja einige Filme verschwunden oder offline genommen. Die neueren Filme erscheinen auch tatsächlich gar nicht bei Crunchyroll, was ja früher bei Anime On Demand auch immer der Regelfall war. Ja, also ich nehme da Crunchyroll auch gerne in Schutz mit der Übergangszeit und so weiter. Wahrscheinlich, ich hatte glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast, als wir gesprochen hatten über das Offline-Nehmen der Filme, ich weiß gar nicht, welche das waren, Film 1 bis 4, glaube ich, oder so, und noch irgendwie zwei Und weitere. 18. Eins und fünf, ja genau, so war das. Und da hatte ich Crunchyroll noch in Schutz genommen, nehme ich auch weiterhin, dass es halt mit der Umbauphase sich auch vielleicht rechtliche Probleme gibt oder sonstiges, dass man da erstmal gucken muss und das Ganze irgendwie glätten muss. Ich möchte aber auch sagen, ich sehe tatsächlich bei Crunchyroll weiterhin das allergrößte Potenzial, oder hab's damals ja auch gesehen, dass wir einen Simulcast bekommen könnten von Detektiv Conan auf Deutsch, also in Deutschland zumindest. Das habe ich so bei Anime On Demand, hätte ich das nie gesehen oder nie für möglich gehalten. Ja, wäre für mich eine Warum große, nicht? große Überraschung gewesen. Wenn das jetzt bei Crunchyroll kommen sollte, wäre es für mich keine so große Überraschung. Ich sehe Warum da wäre es bei tatsächlich die Anime On Hoffnung am. Demand? Ja? Warum wäre es bei Anime On Demand eine Überraschung gewesen? Die hatten One Piece und Attack on Titan Ja, als aber Simulcast. One Piece auch tatsächlich nur, weil das auch bei Crunchyroll und bei Anime und, und bei Wakanim lief. Das lief auf allen drei Plattformen und war in dem Sinne kein Anime On Demand Only Simulcast. Und Detective Conan war damals halt ja nur bei Anime On Demand. Und deswegen war Anime On Demand sozusagen unsere Streaming-Heimat. Und jetzt, dadurch, dass es zu Crunchyroll gekommen ist, liegen meine Hoffnungen halt auf Crunchyroll. Und natürlich, sie können jetzt nur noch auf Crunchyroll liegen, weil Anime On Demand dicht ist, wie gesagt. Ja, und mit dem aufs nächste Level bringen ist für mich sowas, ich meine, ja, es ist schön, dass es so passiert ist, habe ich zwar nicht nachgefragt, aber ist jetzt da, das ist wie überall in der Stadt immer diese Schilder hängen, ja, hier bauen wir für Sie die X und Y eine neue Brücke, habe ich auch nicht nachgefragt, bauen Sie halt für mich. Genauso wird jetzt Crunchyroll aufs nächste Level gehoben, ohne dass ich da irgendwas erfragt hätte. Ich meine, also Streaming-Monopol, das kann mir keiner erzählen, dass sie das nicht hätten. Das haben sie, also wie soll man denn sagen, dass sie kein Streaming-Monopol haben? Also bei Anime- und Manga-Bereich, also bei Disc-Release und bei Manga-Veröffentlichung, das ist kein Monopol. Das kann man eigentlich auch nicht so sehen, aber bei Streaming finde ich das tatsächlich sehr, sehr monopollastig. Man versucht sich ja, glaube ich, ein bisschen rauszureden mit Netflix und Amazon und, aber, ja, mal sehen. Ich hoffe, dass es für Conan noch besser wird bei Crunchyroll, wieder besser wird. Ja, aber ich sehe das auch ganz nüchtern so, also, dass wenn ich jetzt Anime gucken will, dann muss ich zu Crunchyroll gehen. Klar gibt's Amazon und Netflix, aber das bisschen, was die haben, das, also Crunchyroll ist jetzt auch für mich der Anbieter, und wenn ich jetzt Anime gucken will im Streamingdienst, dann weiß ich, ja, ich muss bei Crunchyroll ein Abo haben. Das ist ganz klar, weil da gibt's das meiste und da wird vermutlich auch das meiste kommen, weil ich meine, ich kenne jetzt Amazon und Netflix Release und Neuerscheinungen nicht so, aber ich persönlich denke, wenn es was Neues im Anime-Bereich, im Streaming-Bereich gibt, gerade auch im Simulcast, wenn jetzt nächstes Jahr in Japan irgendwas rauskommt und dann läuft das im Simulcast, dass das alles bei Crunchyroll laufen wird, weil Crunchyroll ist jetzt der Anime-Streaming-Anbieter. Außer Zero's Tea Time. Scheinbar doch bei Netflix. Aber ja, Ja. ich weiß, was du meinst und ich sehe das auch so. Also das ist halt der Anbieter für den Kram und das andere, die können das halt eigentlich nicht ersetzen. Vielleicht mal punktuell irgendwie so, ne, wie jetzt zum Beispiel Zero's Tea Time, da mal eine Serie für sich gewinnen, aber ich glaube im Großen und Ganzen, nee. Also da ist Crunchyroll hat da eine Monopolstellung, was diesen Streaming-Markt angeht. Sehe ich auch so. Und man muss ja auch sagen, das ist ja eigentlich das, was viele Fans immer wollten, dass es einen Anbieter gibt und ja, man einen Anbieter hat, wo alles läuft. Das war so über die vergangenen Jahre hinweg oft die Stimme, die ich gehört habe. Ja, ich will nicht Anime On Demand und Wakanim und Crunchyroll und ne, sondern ich will einen Anbieter haben, da kann ich mir ein Abo holen und kann alles gucken. Das ist das, was ich möchte. Das ist so das, was ich von vielen Stimmen auch gehört habe. Völlig richtig, habe ich auch viel gehört und ich habe dann auch gehört, als sich alle beschwert haben, als Crunchyroll die Preise angehoben hat auf 99 Euro oder was im Jahr, wie viel es jetzt kostet, ich weiß jetzt gar nicht genau, gibt es ja so zwei Abo-Modelle, aber als es dann auf einmal, ich weiß nicht, früher hat das jetzt nicht 29, 49 Euro oder sowas gekostet und dann jetzt auf einmal mehr als das Doppelte und da haben alle gesagt, oh, was, und dann gucke ich wieder illegal und bla bla bla, also ne, so die Fanmeinung ist gerade so, wie es gerade ist. Ja, also ich habe das auch wahrgenommen, dass alle gesagt haben, ja, auf einer Plattform unbedingt. Jetzt ist es dann auf einer Plattform gelandet und jetzt ist halt der nächste Nachteil. Und Philipp hatte das vorhin auch schon gesagt, ist dann halt jetzt die Frage so, ne, was ist günstiger, drei Plattformen zu abonnieren, ja, oder dann zu sagen, naja, die eine lasse ich vielleicht weg oder ich muss ja nicht alles zeitgleich abonnieren. Ich gucke erstmal bei dem die Exklusivserien, dann bei dem. Und jetzt muss ich halt für einen Anbieter, wo ich alles habe, halt den bezahlen und da halt alles gucken, so, ne? Oder dann, ja, habe ich dann zwar alles bei einem Anbieter, aber es ist dann vielleicht teurer dann am Ende des Tages. Ja, also das ist so ein bisschen natürlich die Krux jetzt an der Sache. Aber ja, du hast recht, diese Stimme hatte ich auch gehört. Ja, die einen beschweren sich dann und später beschweren sich dann nochmal über das, wenn es dann so kommt, wie sie alle wollten. Ja, wie Olli schon sagte, wenn man jetzt ja, eine Serie hört, auf einer Convention aufschnappt und so und sich dann fragt, wo kann ich das schauen? Dann war halt früher, wir kennen es wahrscheinlich noch alle, die Antwort, muss ich erstmal googeln, ob es das jetzt bei Wakanim gibt oder bei Anime On Demand oder Crunchyroll oder doch bei Netflix, Amazon oder hast du nicht gesehen? Und jetzt weißt du, okay, Olli empfiehlt mir, Haikyuu zu schauen. Ja, dann gehe ich halt zu Crunchyroll und schau's da. Und wenn es das da nicht gibt, dann wird es wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr eng. Dann kann ich nochmal bei Netflix und bei Amazon gucken. Aber ja, dahinter kommt dann eigentlich gar nichts mehr. Hat natürlich auch den Vorteil, natürlich, aber wie es halt so ist mit dem Monopol, ne? Ich weiß auch, dass ich bei Amazon alles bekomme. Ja, wenn die dann die Preise anziehen, ja. Trotzdem ist es auch nur eine Verkleinerung von 5 auf 3, ne? Also, das ist jetzt nicht von 5 auf 1. Nee, nee, nee, nee. Ja, natürlich, aber wenn der halt den 90% des Marktes hat, ja. Oder wie viel auch immer, war jetzt Ja, da geschätzt. gibt es ja noch, wie heißt das, Animax TV oder irgendwas von diesem Anime-Sender früher. Das fällt Ja, doch das ist ja Teil, das ist ja bei auch Amazon, mit ne? rein. Ja, also, ne, also es gibt ja noch Anbieter, Ja. aber ich sehe das auch so, Philipp, naja, wenn der eine 90%, weiß ich nicht, der Titel hat, die halt beliebt sind und die man guckt und so weiter, ne, ich meine, Das ist genauso, Amazon hat auch zigtausende Titel in ihrem Prime Video, aber das guckt halt keiner, weil das irgendwelche Independent-Filme und sonst irgendwas sind. Da habe ich mal Analysen gesehen, was da alles so drin ist, und dann ist halt, weiß ich nicht, zwei Drittel davon halt Schrott, so, ne? Und dann kannst du halt sagen, okay, wiefern ist das denn wirklich eine Konkurrenz zu Netflix oder wie halt, so, ne? Also das ist dann immer so ein bisschen die nächste Frage. Also kritisch muss man auf jeden Fall bleiben und sich das Ganze angucken. Ich meine, was ist denn die Alternative? Es gibt jetzt einfach keine Alternative mehr, sondern es ist so gekommen, wie die Fans sich gewünscht haben. Muss man jetzt hoffen, dass tatsächlich die positiven Effekte da hervorstechen. Und ich meine, wenn Crunchyroll ein Conan Simulcast bringt, dann bin ich auch auf der ultra-positiven Seite. Aber ja, man sollte nicht vergessen, dass es auch andere Seiten gibt. Ich würde Netflix nicht unterschätzen. Die haben gerade, was die Klassiker angeht, eine riesige Auswahl. Wenn wir uns so Sachen angucken wie Pokémon oder sowas. Und die machen auch Simulcasts. Das ist ja bei denen auch nicht unbedingt wenig. Nur man kriegt es halt nicht so mit, weil es Netflix Jail ist. Umgangssprachlich. Also Netflix bräuchte vor allem eine bessere PR. Ja, aber ansonsten. Ich glaube, ganz ehrlich, Anime on Demand. Ich glaube, viele haben sowieso einfach schon Crunchyroll genutzt. Und halt, wenn es woanders gab, dann haben sie es halt nicht geguckt. Ich glaube, Crunchyroll hatte vorher schon so die dominante Position. Und ich glaube, für viele wird sich nichts ändern. Insgesamt in ihrem Schauverhalten. Ja, naja, als Crunchyroll und Anime On Demand noch nicht zusammengehörten, da war es tatsächlich vielleicht noch ein bisschen aufgeteilter. Also Crunchyroll kam auch erst in den letzten, ja, ein, zwei Jahren so ja, auf, hatte ich so das Gefühl. Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu sehr die Detective Conan-Brille auf, kann natürlich auch sein. Ja. Wie lange gibt es Crunchyroll jetzt schon in Deutschland? Seit 2015? Nee, wann kam Crunchyroll nach Deutschland? Weiß ich gar nicht. Aber ich hätte zu so tendenziell auch gesagt, so wie Flip, dass das, ja gut, in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, dass das da halt richtig groß geworden ist. Ne? Die haben natürlich expansiv das natürlich auch ja, Marketing und Titel und so weiter, Lizenzen auch umgesetzt, dieses Wachstum. Also was so mein Eindruck war jetzt von der Vergangenheit, war, dass also Crunchyroll war schon immer da. Die haben viele Animes gehabt, aber vorwiegend in OMU-Fassung. Und Ja, wenn man genau. etwas in Synchronfassung sehen wollte, dann hatte man das bei Anime On Demand gezeigt. Dezember 2013 ist übrigens die Antwort. Da sind sie nach Deutschland Ach gekommen. hey, so früh Also schon. bald 10 Jahre. Ja, krass. Nee, aber das, was Olli auch ansprach mit OMU bei Crunchyroll und gerade synchronisierte Serien bei Anime On Demand, wahrscheinlich war für mich deswegen auch mal Anime On Demand die Streaming-Heimat, was jetzt natürlich teils auch mal so zu Crunchyroll kommt und die natürlich ihr Angebot dementsprechend auch ausbauen, weil natürlich alles unter einem Dach ist. Ja, aber inwiefern dann Netflix und Amazon dann das Gegenstück zu Crunchyroll sein können, das muss man tatsächlich sehen. Aber wir sehen ja auf jeden Fall, dass der Anime-Streaming-Markt enorm im Umbruch war. Und jetzt, ja, will ich nicht sagen, wirkt sich das auf die Labels aus mit Crunchyroll und Kazé. Aber ja. Wir haben ja auch noch genug deutsche DVD-Publisher, die ja nicht zu Crunchyroll gehören. Die müssen ja auch noch irgendwo ihr Zeug veröffentlichen. Was auch Also gut sowas ist, wie ja, also. KSM, Leonine. Machen die überhaupt noch so viel? Naja. Peppermint wird dann ja wahrscheinlich alles bei Crunchyroll jetzt machen. Quasi. Das war Ja, kein aber nämlich Wiki. KSM hatte ja zum Beispiel auch viel bei Netflix immer, soweit ich weiß, oder Amazon. Also die sind ja auch nicht da mit Crunchyroll und Anime On Demand so eng am Bundeln, sondern. Wo erscheint Yu-Gi-Oh? Bei welchem deutschen DVD-Publisher? Das ist doch KSM, oder nicht? Ja, das war KSM. Ja, Yu-Gi-Oh! Hat so eine ganz komische Situation, wo von der Originalserie Staffel 1, 2 und 4 sind bei Netflix zu sehen und nur Staffel 3 gibt es in der RTL-Mediathek oder beziehungsweise was auch immer, wie auch immer die gerade ihre Streaming-Abteilung nennen. Ja. Das ist dann auch so, solche komischen Geflechte haben wir dann ja auch noch. Das ist so vielleicht typisch für das, was wir früher so im Anime-Magma öfters hatten, weil die Fernsehsender ihr ProSieben Max, Join und sowas. Ja, es ist halt alles im Umbrechen, ne? So mit dem ganzen Streaming-Markt. Da ist ja insgesamt auch ein großer Wandel drin, auch mit Disney Plus, was es jetzt da gibt. Und ja, man sieht das ja zum Beispiel auch bei einer Fußballübertragung. Also ich bin kein großer Fußballfan, aber da hat sich das ja auch so weit aufgesplittet, wo man früher, glaube ich, nur Sky braucht, um alles zu sehen, hat man inzwischen mindestens 5 Anbieter, die man haben müsste, glaube ich, um alles sehen zu können. Also das ist ja auch großer Wahnsinn. Ja, es hat sich noch mehr aufgefächert, aber es gab es auch schon früher, aber damals halt weniger. Ja, ist natürlich die Frage, ob Disney noch mal irgendwann im Anime-Markt einsteigt. Ja, kann sein, ja. Keine Ahnung. Also, Streaming-Markt ist immer sehr, sehr interessant, finde ich. Da könnte man einen ganzen Themenpodcast mitfüllen mit der Diskussion hier. Das ist, Ja, das ist doch was hier. Wollt ihr diesen Themenpodcast? Stimmt jetzt ab oder schreibt es unten in die Kommentare. Da schneide ich diese ganze Sektion noch mal raus und veröffentliche sie separat als Themenpodcast. Und da haben wir uns eine Menge Arbeit Ja, gespart. kannst du machen. Kommen wir nach dieser Diskussion zu den News Manga in Deutschland. Da haben wir nur so ein bisschen weniger. Im letzten Monat erschienen ist Detektiv Conan Band 100. Endlich war es soweit in der regulären Version und der Spezialedition. Inhaltlich haben wir dazu auch einen Themenpodcast veröffentlicht, wo wir Band 100 ganz genau unter die Lupe nehmen und sagen, wie der uns so gefallen hat. Band 100 ist auch erschienen in Italien in normaler Version einer sogenannten Celebration Edition. Und dort haben sie auch White Police Story Band 1 veröffentlicht, was ja bei uns noch nicht rausgekommen ist, aber vielleicht passiert das irgendwann in der Zukunft. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Eine Sache, die man vielleicht sagen muss, ist, oder worüber wir auch noch mal kurz reden können, ist, dass die Vergabe und Rausgabe und Lieferung der verschiedenen Goodies, die es gibt, also die bei der Special Edition dabei waren, die waren safe, aber das andere, die Verkaufshelfer, wie es offiziell im Händlerkatalog heißt, also namentlich Leinenbeutel, Sticker und Wendeposter, da haben wir viel dazu gelesen bei uns auf unserem Discord-Server, auf Social Media und auch im Forum, dass es da bei vielen Händlern ein bisschen schwierig war, an diese Extras zu kommen. Von ja, haben wir gar nicht, wussten wir gar nichts von, zu ja, wurden nicht geliefert oder auch ja, haben wir, aber du musst dafür bezahlen, was ja eigentlich nicht so sein sollte, weil auch Not for Sale draufsteht und explizit kostenlose Goodies waren. Auch wenn man für den Beutel so eine kleine Schutzgebühr zahlen muss, waren sie trotzdem eigentlich nicht zum Verkauf vorgesehen, aber scheinbar haben manche Händler laut Kundenberichten trotzdem für Geld verkauft, für einen kleinen Obolus. Naja, also da bestimmt hat es bei vielen auch einfach funktioniert, aber man muss sagen, zumindest die Berichte, die wir in der Online-Community hatten, waren überwiegend eher so, ja, war eher ein bisschen problematisch, ich musste viel suchen und so und nicht so viel, ja, hat einfach geklappt. Und das ist vielleicht ein klitzekleines bisschen schade für so ein Jubiläum. Ja, muss ich persönlich sagen, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Ich dachte, man kauft sich Band 100 und kriegt das Ganze, also alle drei Reingaben, Dazugaben, gratis, wie auch immer man die benennt, dass man die dann einfach alle dazu bekommt. Und dann wird quasi Band 100 in den Beutel gepackt und dann kriegst du den Sticker und das Poster kriegst du mit dazu und dann hast du dein komplettes Band 100 Bundle und kannst das ganze Ding feiern. Aber so habe ich es auch nicht erlebt. Also ich persönlich hatte dann mir ja Band 100 geholt und dann noch ein paar andere Dinge dazu, weil ich schon lange nicht mehr dabei war und war dann in einem relativ hohen Betrag in der Endabrechnung. Und dann hatten sie halt generell gefragt, ob ich einen Beutel dazu haben möchte, weil es gibt halt von dem Laden generell Beutel, wenn man ein bisschen mehr kauft. Und dann hatte ich gefragt, ja, habt ihr denn diesen Conan-Beutel bekommen? Und dann habe ich halt den bekommen, aber auch nur, weil ich halt nach dem Beutel gefragt habe. Und das andere, wie das Poster und das Sticker, war zum Beispiel nicht mit dabei. Nur ich hatte auch keine Lust, da jetzt jedes Mal einzeln nachzufragen, ja, und habt ihr den Sticker auch? Ja, und habt ihr das Poster auch? Das war es mir dann irgendwie doch nicht so wert. Den Beutel habe ich zumindest bekommen. Aber generell, also ich weiß nicht, wie es bei euch abgelaufen ist oder generell so in der Welt. Ich persönlich hatte, wie gesagt, echt gedacht, du gehst dahin, du kaufst das Ding, Band 100 und vielleicht noch andere Merch-Sachen und kriegst das dann quasi gratis alles dazu, ohne dass du fragen musst. Ja, also bei mir war es so, ich kann da nicht so wirklich mitreden. Ich habe nämlich normalerweise immer einen Manga-Laden, wo ich einkaufen gehe, aber ich bin ja umgezogen und habe dann den Band online bestellt, die Special Edition. Da waren halt entsprechend natürlich logischerweise dann nur der Band und die Goodies, die zum Band gehören, halt mit dabei. Wäre mir aber sicher gewesen, wenn ich in meinen normalen Comicbuchladen gegangen wäre und mir dort den Band gekauft hätte, dass ich da das dann dazu bekommen hätte. Ob ich da jetzt extra nochmal nachgefragt haben hätte müssen oder so, oder wahrscheinlich eher nicht. Ich schätze den Besitzer schon so scharfsinnig ein, dass er sieht, okay, da kauft jemand Band 100. Ich gebe ihm auch irgendwelche Conan-Goodies dazu und nicht irgendwelche Tüten oder so. Und ich glaube, bei größeren Ketten, so wie Thalia oder sowas, größerer Buchhandel, hatte man dann eher generell schlechte Karten, dass die dann sowas nicht geordert haben. Also ich glaube, die größten Chancen hätte man gehabt, wenn man direkt in einem Comicbuchladen, Manga-Laden oder so gegangen ist und dort entsprechend das gekauft hat, weil da die Händler, die sind dann vielleicht noch ein bisschen oder natürlich dann darauf fixiert und wenn es dann da irgendwie was gibt, was die zusätzlich ordern können, dann ja, machen die das sicherlich eher als vielleicht so ein großer Buchhandel, der, weiß ich nicht, sein Geld mit Sachbüchern verdient oder mit Reiseführern und nicht mit Anime und Manga und da nicht halt irgendwas dazu bestellt. So, das wäre der eine Take. Ansonsten muss ich sagen, das Verkaufen oder so, das geht dann halt gar nicht, ne? Also das ist ein Unding. Du kannst ja nicht irgendwie, was du dann jetzt vom Verlag zugeschickt bekommst, irgendwie als zusätzliche Sachen, die du mitgeben kannst, dass dann irgendwie die Tasche für 5 oder 10 Euro verkaufen, das geht nicht. Was auch nicht okay ist, ist, wenn dann die Leute, die sowas bekommen haben, das dann im Internet für völlig überhöhte Preise verkaufen, also dann diese Conan-Tasche, die Umhängetasche da, wenn man die dann da für 25 Euro auf eBay oder so versteigert, also das ist dann halt einfach nur rotzfrech und da bitte ich euch, kauft sowas nicht und unterstützt die Leute da nicht, die da noch irgendwie extra Kasse machen wollen. Also das ist auf jeden Fall auch nicht in Ordnung. Das sollte man nicht unterstützen. Nee, und ansonsten, wie gesagt, glaube ich halt beim kleinen Manga-Händler hat man da am ehesten die Chancen, aber ich habe es auch viel gelesen, natürlich, dass da Leute Probleme hatten, dass die Leute das nicht bekommen haben, dass dann auch ein bisschen die Frustration gestiegen ist, wenn sowas angekündigt wird, ja, es gibt auch Goodies und so, und dass, wenn es dann nicht da ist, dass sowas dann doch ein bisschen blöd ist. Das ist natürlich klar. Dann hat Egmont Manga noch ein Gewinnspiel veranstaltet zu Band 100. Nämlich man konnte 100 Detektiv Conan Bände gewinnen. Band 1 bis 100, alle in einem riesigen Paket, dementsprechend 650 Euro wert. Das ist ein riesengroßes Bundle gewesen für wirklich nur eine Person, also nicht 100 Bände und jeder gewinnt einer, 100 Gewinner, sondern eine Person gewinnt alle Detektiv Conan Bände. Wenn man die heftig schwere Frage beantworten konnte, in welchem Jahr der erste Detektiv Conan Band in Deutschland erschienen ist, das war wirklich sehr, sehr schwer. Aber es konnte gelöst werden bis zum 17. Mai 2022, also ist jetzt schon vorbei. Und am 31. Mai hat Egmont dann auf Twitter geschrieben, dass die Gewinnerin benachrichtigt wurde und dass alles geklappt hat. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin für dieses fetteste Manga-Paket unserer Gewinnspielgeschichte, wie Egmont Manga schreibt. Oder auch der Albtraum aller Bücherregale. Paketboten. Ja, also. Ja, Paketboten. ich würde sagen, dieses Gewinnspiel in so einer Größe ist so einem, das ist so ein Gewinnspiel, da würde ich sagen, das ist so einem Jubiläum angemessen. Aber definitiv, als ich das gelesen habe, da habe ich auch gedacht, was? Ich muss zweimal lesen, ne? So wie du es gerade gesagt hattest, so ja nicht 100 Bänder an 100 Leute oder so, sondern wirklich an eine Person. Ja, Hammer, muss man wirklich sagen. Fand ich total cool, dass sie es gemacht haben. Ich habe mich, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht mitgemacht, ja, nicht nur nicht die Frage vielleicht nicht hätte beantworten können, sondern weil ich schon alle Bände habe und ich mir dann gedacht habe, so naja, das wäre ziemlich cool, wenn du noch gar kein Band hast und sagst so, ich bin aber eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den Anime und so geguckt oder ich habe vielleicht 2, 3 Bände oder so, die habe ich erst ein paar Bände mal angefangen, aber habe es dann nicht weitergelesen, ich interessiere mich trotzdem dafür, so na, dann so jemand mal die Chance zu lassen auf diese ganzen Bände. Ne? Und dann habe ich halt nicht mitgemacht und freue mich dann, dass das alles geklappt hat und dass da jemand 100 Bände bekommen hat. Also das ist ein wirklich saftiger Gewinn, muss man sagen. Sowohl was das Preisliche wirklich angeht, aber auch natürlich das rein tatsächliche. Also ich glaube, ja, die Gewinnerin, die hat einige Zeit dann zu lesen, ne? Auf jeden Fall, ja. Und was man vielleicht auch lesen wollen würde, ist das neue Weekly-Kapitel zu Detektiv Conan. Kapitel 1094 ist in Japan erschienen, jetzt am 1. Juni und dementsprechend eigentlich am 6. Juni in Deutschland. Aber Kase, sage ich schon, Egmont Manga hat jetzt mitgeteilt, das kann leider nicht passieren. Der neue Fall startet mit einer Woche Verzögerung, da die Daten sehr spät zur Verfügung gestellt wurden und der übliche Termin aufgrund der knappen Deadline nicht mehr gehalten werden kann. Ja, wie es halt des Öfteren mal so passiert. Ganz lustig finde ich in der Mitteilung auf Twitter, wo sie das geschrieben haben, haben sie noch vielen Dank für euer Verständnis geschrieben und dann als GIF angefügt die Szene, wo Genta und Mitsuhiko wütend hinter Kon hinterherjagen, nachdem er von Ayumi geküsst wurde. Also so stellen sie sich scheinbar das Verständnis ihrer Community vor. Muss man ja leider sagen, bei manchen Ecken im Internet vermutlich nicht ganz falsch. Aber gut, wir werden das Detective Con Weekly irgendwann schon zu lesen bekommen. Dementsprechend, wir haben nur ein Kapitel in Japan und jetzt erstmal in einer Woche Verspätung eins erst im Weekly. Deswegen hier nur kurz angerissen. Der neue Fall dreht sich um Masumi und Mary. Die locken Conan zu sich ins Hotelzimmer und bringen ihn da zu duschen, weil Masumi versehentlich dann ihn gebeten hat, ihr eine Flasche zu öffnen und da die war dann versehentlich geschüttelt, huch, ach, und dann hat sie ihn total voll gespritzt. Oh nein, Conan, deine ganzen Haare sind irgendwie jetzt nass und so, willst du nicht duschen? Mein Hotel ist gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite, was für ein Zufall. Und Conan sagt dann erstmal so, nee, hast du nicht gehört? Es ist gerade ein Serienbombenleger unterwegs, der Hotelzimmer abzieht und schon in zwei Hotels wurden schon Zimmer in die Luft gejagt. Ich habe gar keine Lust auf ein Hotel. Aber dann sagt Masumi, ach ja, dieser Bombenleger mit den Codes, ja, da habe ich den Code auf meinem PC. Kommt doch einfach mit zu mir. Und dann sagt Con plötzlich, ja doch, ja, dann komme ich doch mal mit zu dir. Und sie durchsucht dann Connens Rucksack, aber Con sagt schon von sich aus, übrigens, das Gegenmittel habe ich heute mal nicht dabei. Und so wurde Masumis und Marys genialer Plan mal wieder durch einen kongenialen Schachzug von Conan vereitelt. Ja gut, ich glaube, die Suche von Masumi nach dem Gegengift ist inzwischen eher so eine Comedy-Veranstaltung geworden. Sie kümmern sich dann auch noch um den Code. Zwischendurch macht Conan mal wieder so eine Schlussfolgerung. Ah, der Teebeutel da, der wurde mit dem Löffel ausgedrückt und das machst du nicht, Masumi, das macht man in England so. Das heißt, die Person, die hier mit dir lebt, ist britisch und ist es nicht vielleicht sogar deine? Und dann werden sie aber leider durch den Fall unterbrochen, denn oh Schreck, der Bombenleger hat als nächstes das Hotel von Masumi erst drauf abgesehen. Und jetzt mussten Con und Masumi an diesem Code arbeiten. Doch das Hotelpersonal will nicht mit einem sechsjährigen Kind und einer 16-jährigen Oberschülerin kooperieren und wollen ihnen den zweiten Code nicht zeigen. Da trifft sich doch gut, dass Conan am Ende des Kapitels auf Irikisaki trifft, die auch irgendwie aus irgendeinem Grund in dem Hotel ist. Das werden wir sicherlich noch erfahren, warum. Und wahrscheinlich wird sie Zugriff zum Code bekommen. Und was sich dann noch entwickelt und ob es dann noch irgendwelchen Fortschritt mit Mary und Masumi geht und wer die mysteriöse Person ist, die hinter Conan und Masumi hinterhergegangen ist, von der wir bisher nur einen Fußschritt gesehen haben. Das werden wir dann in den nächsten Kapiteln dieses Falls erfahren. Wie gesagt, der Start bei Egmont Manga im Detective Conan Weekly, so, ach, diese ganze Namensänderung, das werden wir dann mit einer Woche Verspätung in Deutschland sehen. Ja, ich denke, genauer werden wir dann im nächsten Podcast darauf eingehen. Und ja, was du jetzt aber gerade so erzählt hast, war sehr spannend, lustig und ja, teilweise echt vorhersehbar. Also ja, mal schauen, was da so draus wird. Aber ja, das war schon teilweise echt absehbar, wo du, was man dann so bezweckt, dass Masumi da auf jeden Fall was vorhatte mit dem Gegengift und so. Also, ja, naja, mal gucken, was da noch so draus wird. Gut, dann gehen wir über zur spoilerfreien Zone. Da haben wir ein paar Meldungen rund um Zero's Tea Time. Zum einen, dass der Anime zu Honey no Hanzawa-san, dem komödiantischen Gag-Parodie-Spin-off zu Detective Conan, der ja auch angekündigt wurde damals zusammen mit Zero's Tea Time, Der wird starten im Herbst diesen Jahres. Herbst 2022 wird da offiziell angegeben. Es gibt auch so eine so Illustration, wo dann halt quasi so mäßig Wachablösung, wo sich dann Hanzawa und Amuro quasi so die Hand geben, so mäßig. Und also der eine geht, der andere kommt. Und ja, dann, wie gesagt, Herbst 2022, auch Netflix-mäßig. Das heißt, früher oder später wird es dann in Deutschland erscheinen. Vielleicht dann erst 2023, je nachdem, wie das mit dem Abstand wieder so ist. Aber da können wir uns dann im Herbst drauf freuen. Also zumindest, dass wir wissen dann, dass es in Japan läuft. Dann wurde durch die Weekly Shonen Sunday auch bekannt, wann Band 6 von Zero Suit Teetime erscheint. Der erscheint nämlich am 17. Juni in Japan. Dazu wurde auch das Cover veröffentlicht. Zu Band 6 die Schrift ganz in Rot. Toru Amuron ganz simpel gehalten mit seinem Sicherheitspolizei-Outfit, das Jackett so über die Schulter geschwungen, eher so ein bisschen casual-mäßig unterwegs. Und wird dann voraussichtlich 10 Kapitel beinhalten und die werden dann gesammelt am 17. Juni, wie gesagt, in Japan erscheinen. Und ja, bei Egmont Manga steht immer noch das platzhaltermäßige 6. Juli 2023 drin. Jetzt, wo der Band einen Termin in Japan hat, müssen wir dann schauen, ob es dann auch einen realistischeren Termin für Band 6 in Deutschland dann demnächst im Egmont Shop gibt. Und dann kam die wohl wichtigste News zu Zero Suit Teetime, denn es waren noch nicht so alle Kapitel draußen von Band 6, die wurden dann jetzt noch veröffentlicht im Mai. Und da kam dann, es war dann noch so Kapitel 59, also das vorletzte Kapitel des Bandes, war schon irgendwie so ein bisschen komisch, dass manche so gedacht haben, das wirkt ja fast wie so ein letztes Kapitel, aber ist es ja nicht, wo Amuro dann aus dem Café Puro weggeht und seine Schürze da lässt und ganz viele Erinnerungen hat an die Leute, die er immer so getroffen hat und so alles, also so, wo Leute gesagt haben, ist das jetzt ein Ende? Aber war es dann nicht. Und dann kam das 60. Kapitel raus am 25. Mai. Und da kam dann raus, ja, das 60. Kapitel ist dann aber tatsächlich das letzte Kapitel von Zero Suit Teetime. Der Abschluss des Manga. Es steht zwar Teil 1 am Ende, plötzlich, irgendwie nur Zero Suit Teetime Teil 1 Ende. Aber man muss dazu sagen, wenn das bisher bei Anime, bei Manga-Serien steht nur ganz selten irgendwie am Ende irgendwie Teil 1. Und wenn, dann ist in den meisten Fällen danach ironischerweise kein Nachfolger gekommen. Also zum Beispiel Slam Dunk, das ist so eine der bekanntesten Manga-Serien in Japan. Da stand auch am Ende von Teil 1 oder so. Und das war dann auch, gab es auch kein Sequel mehr. Komisch alles. Der Mangaka Takahiro Arai wird jetzt eine neue Serie vorbereiten. Es ist aber nicht bekannt, ob das wieder eine Conan-Serie sein wird oder nicht. Also es ist halt so, quasi am Ende von jeder Serie steht am Ende so ein: Vielen Dank, dass Sie das Werk bisher gelesen haben. Freuen Sie sich auf die nächste Arbeit von Sensei XY. Und der letzte Band der Serie erscheint so und so. Danke, dass Sie gelesen haben und so. Und das stand da bei Zero Suit Teetime halt auch. Und jetzt ist die Frage: Macht Araya wieder was mit Conan? Macht er Zero Suit Teetime 2? Wahrscheinlich eher nicht. Oder macht er wieder was Eigenes? Er hat ja vorher schon viele eigene Serien gemacht. Wobei viele davon ausgehen, dass er wahrscheinlich wieder was Eigenes machen wird. Ja, und Band 6 ist dann eben der letzte Band von Zero Suit Teetime nach knapp 4 Jahren. Gestartet ja damals im Mai 2018 und jetzt im Mai 2022 beendet. Kam doch ein bisschen plötzlich das Ende des Manga. Ich persönlich bin ein bisschen froh, dass er vorbei ist, weil ich bin nicht so der größte Fan von Zero Suit Teetime. Aber ich muss doch schon sagen, es kam zwar nicht regelmäßig raus, aber wenn es mal rauskam, war es so von den Verkäufen her die dritterfolgreichste Serie im Magazin, in der Weekly Shonen Sunday. Und dass das jetzt beendet wurde, ja, das kam doch schon überraschend. Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr, sehr traurig, dass die Serie beendet wurde, also vorläufig beendet, wie auch immer. Ich wünsche natürlich Takahiro Arai alles, alles Gute und hoffe, dass er eine neue Serie macht. Ich glaube, das war ja immer schon so ein bisschen der Wunsch, auch der im Raum stand von ihm oder von den Fans oder von wem auch immer, von allen, dass er eine eigene Serie macht, nicht mehr beim Conan-Spin-Off bleibt. Und wahrscheinlich ist es jetzt auch deswegen der Schritt, der gegangen wird. Ich hoffe tatsächlich, dass wir auch weiterhin in irgendeiner Art und Weise Spin-offs bekommen zu Detective Conan, weil mir das Konzept tatsächlich sehr, sehr gut gefällt. Kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Zero's Tea Time mit einem Teil 2 irgendwann mal zurückkommt, mit einem anderen Autoren dann aber, dass die Serie sozusagen, ja, wie bei den Short Stories man es ja auch kennt, die ja von Aoyamas Assistenten gezeichnet werden, auch immer im Wechsel sozusagen, dass man jetzt dann den ersten Teil von Zero's Tea Time von Takahiro Arai hat und den zweiten Teil dann von einem anderen Autoren, Mangaka-Zeichner oder Zeichnerin meinetwegen auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und wäre für mich so der Wunsch, den ich hätte, weil ich tatsächlich Zero's Tea Time sehr, also nicht sehr gut finde, aber ich finde es gut, auch gerade deswegen, weil man ja die Strategie verfolgt hatte, um Aoyamas Gesundheitszustand eben zu schonen, dass er ja weniger Kapitel veröffentlicht, das wird ja in Zukunft auch noch so bleiben in der Shonen Sunday, aber halt diese Lücken, die dadurch entstanden sind, mit diesem Spin-off Zero's Tea Time füllt. Und wenn man jetzt diese Lücken eben nicht mehr durch Zero's Tea Time schließen kann und die offen bleiben, dann hat man halt viel weniger Detective Conan in der Shonen Sunday. Das kann natürlich auch daran liegen, dass der neue Chefredakteur der Shonen Sunday, den es ja gab, da hatten wir auch eine Meldung zu, dass es da einen Wechsel gab, dass das jetzt vielleicht die neue Strategie ist, dass man das so fahren möchte oder so. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich fände es aber schön, wenn man tatsächlich in nahezu jeder Shonen Sunday etwas zu Detective Conan hat, sei es jetzt das richtige, in Anführungszeichen, Detective Conan-Kapitel oder ein Spin-Off-Kapitel. Und von daher hoffe ich, dass es entweder mit einem zweiten Teil weitergeht zu Zero's Tea Time, muss natürlich nicht jetzt gleich sein, oder dass man eventuell ein anderes Spin-Off sich ausdenkt und veröffentlicht. Da gibt es ja durchaus Potenzial, also kann man mir ja nicht erzählen. Ja, könnt ihr auch mal ein bisschen brainstormen, da wird sicherlich einige Gedanken in den Kopf kommen, was man da machen könnte aus Detective Conan an möglichen Spin-Offs. Hoffe ich, dass es ja jetzt nicht abreißt mit den Spin-Offs, sondern dass es weitergeht. Ich meine, Hani no Hansawa-san geht ja weiterhin weiter, aber das läuft ja auf der ganz anderen Schiene, sondern dass man halt in der Shonen Sunday auch dann was hat, um eben Aoyama zu entlasten, um ihn da vielleicht ein bisschen den Druck zu nehmen. Dazu muss man aber auch sagen, dass mit dieser Pause, es ist schon seit 2019, effektiv nicht mehr so. Sie haben es nie gesagt, dass es nicht mehr so ist, aber wir hatten dann ja halt 6-7 Wochen, wo zwischen Con-Fällen halt nichts kam. Und Zero's Tea Time ist ja auch länger pausiert von zwischen Juni 2021 und Februar 2022 gab es ja gar kein Kapitel. Da gab es dann halt immer mehrere Fälle und dann auch wenn Con dann irgendwie 9 Pausenwochen hatte, da kam gar nichts. Also dieses mit dem alternativ veröffentlichen, das war mal ein guter Gedanke, ist aber schon vor Corona lange nicht mehr die Realität gewesen. Ja, aber ich fände es nicht schlecht, wenn man es so machen würde tatsächlich. Das würde ja auch beiden Autoren oder Autorinnen dann so ein bisschen den Druck nehmen, wenn man sich die Shonen Sunday-Aufgaben sozusagen 50-50 aufteilt. Ich weiß nicht, in wie vielen. Wobei man dazu sagen muss, Aoyama hat ja auch immer die Storyboards korrigiert von Zero's Tea Time. Es gab ja immer, sehen wir ja auch in den Bänden dann, die Storyboards, wo auch die Korrekturstriche und so. Also Aoyama guckt ja schon rüber über die Storyboards. Das heißt, wenn da einfach nichts passiert, muss er auch über keine Storyboards gucken. Ich meine, Storyboards nur so halt rüber zu gucken und halt ein paar Korrekturstriche, nee, hier, so, das muss so mit dem Rotstift und irgendwelche Anmerkungen ranzuschreiben, ist natürlich nicht so aufwendig, als wenn man selber das Storyboard machen würde, was Aoyama ja bei Zero's Tea Time nicht gemacht hat, sondern nur bei Wild Police Story. Ich glaube, Aoyama verspürt da keinen Druck. Also wie gesagt, wenn da irgendwie 9 Wochen Pause sein kann, da passiert nichts Spin-Off-mäßig und dann macht Aoyama einfach weiter wie immer. Also ich glaube, der Shonen Sunday hat einfach gemerkt, das ist nicht so unbedingt nötig, dass wir das immer reinhauen müssen mit Zero's Tea Time. Meinst du? Ah, kann natürlich sein. Ich fände es in jedem Fall sehr, sehr schade. Und ja, würde mir wünschen, dass da wieder was kommt mit in Richtung Spin-Offs. Weil es auch in Deutschland ja gerade mit, weil wir ja hier, okay, wir haben die Weeklies, aber bei den Bunge-Releases haben wir ja immer sehr lange Pausen, dadurch, dass eben weniger Conan-Kapitel in Japan kommen und dort auch weniger Bunge-Releases sind in Japan, haben wir in Deutschland ja auch weniger. Okay, die Pause wird jetzt gefüllt durch Jaiba, das ja alle 2 Monate kommt, aber das ist ja dann auch irgendwann mal vorbei, 2024. Dann wird man wieder davor stehen, dass man dann sagt, ja, was machen wir jetzt in diesen langen, langen, langen Conan-Pausen, wenn man keinen Spin-Off da hat, um das irgendwie, oder ja, man kann es sich auch mit Sonderbänden oder so weiter noch füllen, aber ja, ich fand das Spin-Off immer schon schön, um da die Lücken so ein bisschen, für eine gute Übergangszeit, auch in Deutschland sozusagen. Und Ich hatte auch gelesen, dass einige Fans, ich weiß gar nicht, woher der Gedanke kommt, dachten, oh ja, jetzt wo Zero Seed Time vorbei ist, da kann sich Aoyama ja wieder mehr um Magic Kaito kümmern. Wo ich mir dachte, ja, vielleicht wussten die Personen einfach nicht, dass Zero Seed Time gar nicht von Aoyama gezeichnet wird, sondern eher nur die Storyboards. Und ja, das ist natürlich auch ein Aufwand, aber kein so großer wie als wenn man ein Magic Kaito Kapitel zeichnet. Ich glaube, es gibt doch jetzt auch bald wieder ein Magic Kaito Jubiläum oder so. Kann sein, dass da wieder mal wieder was dazu kommt. Aber ansonsten, also die Magic Kaito Hoffnung, die habe ich eigentlich schon groß aufgegeben. Das ist, ich finde es schön, dass Leute noch Hoffnung haben auf die Magic Kaito Manga. Ja, da wird irgendwann auch noch was kommen. Und dann auch noch Hoffnung haben auf eine Fortsetzung von Magic Kaito 1412, dem Anime. Da denke ich mir, also die Fortsetzung, die wird es zu unserer Lebzeit nicht mehr geben. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja. Fand ich aber sehr amüsant, wollte ich mal einstreuen. Also das Jubiläum ist schon, also das direkte Jubiläum ist schon vorbei. Ach, verdammt. Aber trotzdem ist es, dieses Jahr ist trotzdem das 35-jährige Jubiläumsjahr von Magic Kaito. Wir hatten ja 2017 das 30. Jahr, da haben wir ja halt auch drei Kapitel bekommen und Band 5. Und deswegen ist so immer das, die Hoffnung, dass vielleicht dieses Jahr noch vielleicht mal wieder ein paar Kapitel kommen. Drei war ja so immer der Standard in den letzten Jahren. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben, vielleicht kommt das. Ja, aber das mit Leuten, die sagen, ja, Zero Seed Time ist vorbei, jetzt kann wieder mehr Magic Kaito kommen, da würde ich auch sagen, akuter Fall von Ahnungslosigkeit. Und ja, was die Spin-offs angeht, mal schauen, was sich da irgendwie sinnig finden lässt. Gab auch Leute, die haben vorgeschlagen, dass man Hansawa jetzt wöchentlich machen könnte, aber man muss sagen, wir hatten auch schon mal Phasen, wo Hansawa 6 Monate nicht erschienen ist in einem monatlichen Magazin. Und dann irgendwie zu sagen, jetzt mach mal wöchentlich. Ich weiß nicht, was da mit der Autorin irgendwie los ist, ob das jetzt irgendwie, woran das jetzt lag. Es gab nie eine Begründung dafür. Also wurde nie gesagt, sie ist krank oder so, sondern es halt. Gab halt mal sechs monatliche Ausgaben, wo das halt nicht dabei war, Hansa. Und dann kam es mal wieder. Ja, aber ich glaube, das wird nicht der wöchentliche Ersatz sein, den man sich irgendwie sucht. Ja, gibt halt viele Sachen. Leute sagen irgendwie Akais, was auch immer Time, Akais Whiskey Time oder Akais Bourbon Time oder irgendwas mit Heiji. Das sind ja auch die Leute, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es irgendwie so Comedy-mäßig ist wie mit Amuro, dann brauche ich es nicht. Und wenn es irgendwie richtige, ernste Fälle sind, dann habe ich zu sehr Sorge, dass sich das irgendwie beißt mit Detective Conan oder so. Also dass sich das dann so ein bisschen markenkernmäßig zu sehr überschneidet. Ja, also ich glaube, das war jetzt mit Zero Seed Time 4 Jahre lang mal so eine gute Sache. Und ich brauche jetzt erstmal demnächst kein neues Spin-off. Ich bin jetzt erstmal satt an Ja, Spin-off-mäßigen Sachen. also Pause kann man meinetwegen auch gerne machen, hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich nichts dagegen hätte, wenn man beispielsweise bei Zero Seed Time eine Pause macht und dann das eventuell fortführt. Oder wie du schon sagtest, man kann ja irgendwas machen mit Heiji, mit ja, Akai, wobei man dann tatsächlich auch aufpassen muss, dass man da nicht zu sehr ja in die Hauptstory reingrätscht, wenn man da so Charaktere rausgreift, die tatsächlich mit schwarzer Organisation in Verbindung stehen. Und wenn man so eine Art, ich sag mal, Filler-Fälle baut, also so eine, ja, Short-Stories in Anführungszeichen, wo man halt Conan, Ran, Kogoro, eventuell noch weitere Charaktere auf irgendeinen x-beliebigen Fall schickt, dann hat man halt vielleicht auch die Verwirrung drin, dass, hä, wir haben doch jetzt gerade diesen einen Fall mit Conan Dings und also den richtigen Fall von Aoyama und dann so ein Spin-off-Fall mit den gleichen Charakteren, dann ist das so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob man da nicht zu sehr durcheinander kommt. Von Und wir daher. haben ja auch immer noch die Short Stories in Japan, ne? Ja, genau, aber die erscheinen ja nicht wöchentlich, oder? Die. Nee, die erscheinen einmal im Jahr, aber da gibt es halt auch Fälle mit so Kokoro und so. Also das Ja, ist, glaube ja. ich, Ja, die können wir da schon natürlich auch abgedeckt. in die Shonen Sunday reinpacken, wenn man denn wollte, aber. Wollte vielleicht, ja, aber. Nee, das ist so, die machen jetzt halt, die machen halt so ein Band im Jahr und der hängt dann auch immer. Inzwischen machen sie das so, dass alle 10 Kapitel. Das sind dann immer noch so in 3, 4 Fälle unterteilt, aber die haben alle so eine übergreifende Handlung, was dann am Ende aufgegriffen wird. Also die schreiben jetzt inzwischen eigentlich nur noch so bandmäßig und nicht mehr so das ein Kapitel halt. Es ist nicht mehr so wie die Short Stories früher und Ah, okay. ja, in der Sunday braucht man da auch nicht. Also Ja, ich verstehe schon. Also, qualitativ hat die Sunday trotzdem auch noch Standards. verstehe schon. Wir sind ja nicht unbedingt der gleichen Meinung, aber ja, mal gucken, was sie sich ausdenken. Mein Potenzial ist ja, wie gesagt, da. Man kann ja alles irgendwie verarbeiten und dann ein Spin-off draus ziehen. Ja. Dann haben wir noch in der spoilerfreien Zone eine News zu den Openings und Endings, denn es wird ein neues Opening geben. Seit Januar 2022 haben wir jetzt Sleepless von Bees am Laufen. Und jetzt im Juli 2022, am 9. Juli, wird es ein neues Lied geben. Opening 56 von Maki Uguro, die zuvor schon Lai Lai Lai gemacht hat. Opening 45, ein sehr tolles Opening, wie ich finde. Die wird jetzt auch für Opening 56 verantwortlich sein und das wird den Titel Sparkle tragen. Also nach Jura Jura, Sleepless und Sparkle. Sie mögen aktuell sehr großgeschriebene englische Titel im Anime. Ganz nett, ja. Mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen. Das Lied wird dann am 9. Juli mit der Episode laufen, die da läuft. Wissen wir auch nicht genau, welche das sein wird. Einen Tag später kommt es in Handel und das ist anlässlich von Maki Uhuros 30. Jubiläum als Sängerin. Also 5 Jahre nach Magic Kaito hat sie mit ihrer Serie angefangen, mit ihrer Karriere angefangen. Ja, also wie gesagt, ich mochte Lai Lai Lai, mochte ich sehr. Das Video war ja leider am Anfang so ein Zusammenschnitt und dann, als das richtige Video kam, war es dann ja auch eher nur so halt mit Fotos. Das war so ein bisschen schade, weil das Lied war echt toll, fand ich. Und das Video hat dann nicht so, das nicht so gut rübergebracht, aber anhand dieser großartigen Beispiele, die ich bisher habe, nämlich einem, finde ich Maki Uguro gut und dann dementsprechend freue ich mich auf ihr neues Opening-Lied. Ja, freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ich bin ja auch immer großer Fan davon, wenn ja, Interpreten wieder auftreten und wir nicht einen Interpreten haben, der einen einzigen Titel beisteuert, sondern wenn das auch tatsächlich ja, wiederkehrend ist. Und in diesem Fall bin ich auch tatsächlich gespannt, weil mir das vorige, ich glaube, ein Opening war es, ne, auch sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Und mal sehen, was wir jetzt im Juli dann entsprechend bekommen. Und dann haben wir noch eine News, die sich ein bisschen gezogen hat. Wir hatten ja mal vor grauer Urzeit, also vor 2 Monaten, diese Abstimmung zu dem beliebtesten weiblichen Charakter, was ja ursprünglich My Ideal Bride hieß, wo es dann so war, Kinder zur Braut wählen, weiß ich nicht. Das wurde dann ja umbenannt und lief jetzt vom 28. März bis zum 22. April. Am 9. Mai wurden die Ergebnisse veröffentlicht und am 2. Juni wurde die Zeichnung von Gushu Aoyama veröffentlicht. Also es war Teil des Votings, dass halt die Nummer 1 kriegt eine Zeichnung der Gewinnerin im Hochzeitskleid mäßig wegen Film 25 und so. Und gewonnen hat Ai Haibara und deswegen gab es jetzt eine Zeichnung von ihr im Hochzeitskleid mit einer Sprechblase von ihr, wo sie sagt, diese Pose ist ziemlich anstrengend. Mit dem Hochzeitskleid. Typisch Haibara, eben so kennen wir sie. Ja, sie hat tatsächlich diese Abstimmung gewonnen. Platz 1 Ai Haibara, Platz 2 Ran, 3 Miwa Kusato, dann Wermut, Azusa, Masumi, Kazuha, Yukiko, Kia und Mary Sarah. Die Top 10. Es waren insgesamt 38 weibliche Charaktere standen zur Wahl. Alle, die bisher ein Schlüsselloch hatten. Also Shio Miyano stand nicht zur Wahl, weil sie hat kein Schlüsselloch. Andere weibliche Charaktere, die man so kennt, Sonoko auf Platz 11, Eri auf Platz 16, Momiji auf Platz 20, Jody auf Platz 21, Yoko Okino tatsächlich einen Platz hinter der Großmutter von Yamamura, Misae Yamamura. Wenn ihr das alle vollständigen 38 Plätze sehen wollt, dann könnt ihr die gerne mit Con News in unserem Artikel dazu nochmal durchlesen. Da haben wir die gesamte Top 38 aufgelistet. Vermutlich nicht so viele Überraschungen, außer dass Azusa inzwischen scheinbar ziemlich beliebt ist in Japan. Was vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass sie so oft mit Amuro zusammen auftritt. Da könnte man durchaus einen Zusammenhang sehen. Ich hätte Sonoko noch in den Top 10 vermutet. Da ist dann jetzt aber Kia drin gelandet, was eigentlich ein bisschen erstaunlich ist dafür, wie oft Kia auftritt. Nämlich nicht so oft inzwischen. Aber ja, Ai Haibara und Ran so auf den ersten beiden Plätzen, das ist sicherlich. Spiegelt so wider, was in den letzten Jahrzehnten auch so üblich war. Die beiden größten weiblichen Charaktere, die vorkommen, liefern sich immer so ein kleines Duell um, die Beliebtheit und meistens ist leider Ei Heilbarer beliebter. Ich bin ja da im anderen Lager, aber ja, das sind so die weiblichen Heldinnen von DetectiveCon sind auch die beliebtesten. Also ich muss sagen, das hat mich nicht so viel überrascht, ehrlich gesagt, außer das, was du eben schon angesprochen hattest mit dazu sein und Otto. Das hat mich auch überrascht. Beziehungsweise würde ich auch auf den Hintergrund zurückführen, den du gerade geschildert hast. Ansonsten, ja, Masumi freut mich auf Platz 6. Das ist sehr schön und ja, für Kasua ist es ein bisschen schade, dass Azusa quasi davor ist, aber ansonsten muss man sagen, ja, auch unser Beliebtheitsranking spiegelt sich da immer so ein bisschen wider. Ne? Diese ganzen Charaktere, Ai Haibara, Miwako und Wermut, die sind natürlich sehr beliebt. Nicht? Und das spiegelt sich auch bei unserem Charaktercontest wider. Gut, kommen wir damit zu den Anime-Episoden in Japan. 4 an der Zahl haben wir heute vor der Brust. Und wir fangen an mit Episode 1041, das unaussprechbare Alibi. Und dazu erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, die Episode beginnt ganz klassisch mit den Detective Boys, die zusammen unterwegs sind. Und ja, dann gehen sie an einem Park vorbei, wo eine ältere Dame ganz laut am Rumbrüllen sei. Jemand habe sie die Treppe runtergestoßen von dem Park und da ist eine Menschenmenge. Und ja, der Polizist ist natürlich vor Ort, der sich um den Fall kümmert und sucht dann so ein paar ja, Augenzeugen, die vielleicht was gesehen haben, aber niemand hat irgendwie was bemerkt. Und die Detective Boys sehen dann, dass so ganz abseits ein Mann steht, der so ein bisschen nervös wirkt. Und dann sprechen die den an und fragen ihn halt, ja, haben sie vielleicht was gesehen? Und dann sagt er, nein, ich habe nichts gesehen und geht halt direkt weg, was halt die Detective Boys ja grübeln lässt, weil er verhält sich halt schon seltsam. Und man kennt es, wenn jemand sagt, nein, ich habe nichts gesehen und meistens ist das dann, man hat doch was gesehen. Und das vermuten halt die Kinder auch. Deswegen, ja, wollen die da so ein bisschen mehr rausfinden, teilen sich für die, ja, Ermittlungen so ein bisschen auf. Genta und Mitsuhiko beschatten den besagten Mann und Conan macht mit Ai und Ayumi zusammen eine Befragung der übrigen Leute. Und ja, dann führt die drei ein Hinweis in ein Café, wo der Mann offensichtlich zu Gast war. Und dann erfahren sie, dass er Kaneda mit Nachnamen heißt und in dem Ort Shikabone wohnt. Und das ist ein ganzes Stück weg von dem Café. Und Conan fragt dann die Bedienung, ob der Mann öfter herkommt. Und sie sagt, nee, der war irgendwie erst einmal hier. Allerdings weiß sie halt Namen und Wohnort. Und Conan fragt dann, hä, wenn der Mann erst einmal hier war, wieso kennen sie dann schon seinen Namen und seinen Wohnort? Und dann sagt sie halt, ja, während der hier war, gab es einen Anruf für ihn, deshalb hat sie das halt gewusst. Und dann fragt sie, ob sie den Mann suchen. Der hat hier nämlich letztens sein Feuerzeug vergessen und bittet ihn, die Kinder dann ihm das wiederzugeben. Und ja, dann treffen sie wieder zusammen mit Mitsuhiko und Genta, die halt berichten, dass der Mann eigentlich nichts Besonderes getan hat, aber überall da, wo er war, hat er lautstark auf sich aufmerksam gemacht und ja, ist den Leuten dadurch sozusagen ins Gedächtnis ja, gedrängt worden. Und dann kommen sie halt so drauf, ja, hat halt nichts Verdächtiges gemacht, wird schon nichts gewesen sein, aber Conan sagt dann halt, nee, das ist doch seltsam, weil halt zum einen, wie gesagt, wohnt der Mann in Shikabone und das ist entgegengesetzt der Fahrtrichtung, die er dann genommen hat, weil sie dann gesehen haben, wie er nach Hause gefahren ist und das liegt komplett in einer anderen Richtung. Also ist schon mal absolut seltsam, dass wenn man an Ort A wohnt, also an Stadtende A, ein Café in Stadtende B besucht und außerdem hat der Mann ein Handy dabei gehabt und dann ist halt die Frage, warum der besagte Gesprächspartner nicht auf der Handynummer angerufen hat, sondern eben in dem Café. Und dann ja, fahren sie in Richtung des Wohnortes, wo der Mann wohnt und sehen dann plötzlich, wie der Mann von Inspektor Takagi ja, abgeführt wurde und ihm wird gesagt, ja, der Mann ist in ein Verbrechen verwickelt. Er hat nämlich wohl in einem Park jemanden niedergeschlagen. Das hat eine Frau gesehen, die den verletzten Herrn da gefunden hat. Und ja, der Herr ist ziemlich erbost und sagt, ja, die Polizei muss den unbedingt finden. Er hat selber halt nichts gesehen, wurde aber von hinten halt angegriffen und hat jetzt so eine Platzwunde da hinten und ja, ist nicht besonders nett zu den Beamten. Und die Frau sagt halt auch, ja, der Mann hat sich mit irgendwem dann gestritten und am Tatort wird ein, ja, Füller oder Kugelschreiber mit den Initialen EU gefunden und ja, das ist dann halt der Name des Mannes, Eiichi Usui, und ja, dann ist das allerdings merkwürdig, weil ja die Person im Café, die die Detective Police beschattet haben, die haben ja eigentlich rausgehört, dass der Mann, wie hieß er jetzt, ich habe seinen Namen selber gerade vergessen, Kaneda hieß, und ja, dann ist das halt schon mal sehr seltsam und deswegen ermitteln sie da so ein bisschen weiter und sagen halt, nee, als der Mann zur Tatzeit unterwegs war, wir haben den halt gesehen, der war halt in diesem Stadtteil unterwegs, hat auf sich aufmerksam gemacht und deswegen kann er das eigentlich nicht gewesen sein. Und ja, dann geben sie noch das Feuerzeug ab von dem Mann, wo dann auch keine Fingerabdrücke drauf gefunden werden von ihm, obwohl es ja sein Feuerzeug ist. Und als der Mann dann von Kommissar Maigret befragt wird, dann gibt er irgendwie einen Teil zu und das andere streitet er ab, weil er an irgendeiner Amnesie leidet und sich an nichts erinnern kann. Also alles ziemlich seltsam. Die Detective Boys ermitteln dann noch so ein bisschen weiter und finden dann raus, dass es in Shikabone noch eine andere Person gibt, die Akira Kaneda heißt. Also Kaneda, genau wie der falsche Name, den sich der Mann in dem Café gegeben hat. Und finden dann raus, dass das ein Zahnarzt ist und dass der irgendwie von einem Auto angefahren wurde. Und dann, ja, besuchen die den im Krankenhaus, weil sie den Nachbarn von dem irgendwie gefunden haben und stellen fest, dass dieser Zahnarzt so ziemlich gleich aussieht wie dieser Eiichi, der ja gerade bei Megure sitzt. Und ja, dann schlussfolgert Conan sich da so ein bisschen was zusammen, wie denn eigentlich die ganze Geschichte da zusammenhängen könnte, und sagt dann halt, ja, dass wer dann letztendlich mit wem irgendwie zusammengearbeitet hat, um sich ein entsprechendes Alibi zu kreieren, weil natürlich einer der Männer einen Mord beabsichtigt hatte, aber dann kam es plötzlich alles ganz anders und ja, genauso verhielt sich das dann mit der Episode, nachdem ich sie dann gesehen hatte. Es war irgendwie alles ganz anders. Also, ja. Ich fand das Ganze, um gleich zur Bewertung zu kommen, sehr verwirrend irgendwie und bin da auch nicht so ganz hintergestiegen, und dann werden da Personen eingeworfen, die da irgendwas gemacht haben, und dann, ja, irgendwie hat man dann am Ende drei verschiedene Fälle. Der eine hat mehr Relevanz, der andere gefühlt irgendwie gar nichts, und ja, das war alles so ein bisschen mit, ja, wir werfen verschiedene falsche Fährten aus und am Ende versuchen wir die doch wieder alle zusammenzufügen. Ja, hat in meinen Augen jetzt nicht so ganz geklappt. Also ich habe jetzt nicht so viel von der Episode im Hinterkopf behalten. Deswegen hat sie mir auch in der Bewertung nicht so gefallen. War sehr verwirrend alles. Und ich würde auch sagen, die muss man nicht unbedingt sehen, diese Filler-Episode. Auch wenn es vielleicht dann am Ende ein bisschen klarer wurde, was da wie war. Aber war mir doch alles zu unsichtig. Und ich würde hier nur bei 2 von 5. Keine Ahnung, Personen landen, weil es mir zu verwirrend war. Ja, ging mir ähnlich. Also es war ein bisschen zu viel für so eine einteilige Filler-Folge, dann irgendwie da mit Kaneda und Usui und Hachiya und Kakimoto und Saruwatari und der alten Frau am Anfang, die Treppe runtergeschubst wurde und noch so alles. Ja, das war alles irgendwie dann im Endeffekt zu viel. Immerhin hab ich durch diese Folge gelernt, dass es auch in der Realität Fälle gibt, wo ältere Personen an ihrem Zahnersatz ersticken. Habe ich mir bisher nicht so Gedanken darüber gemacht, dass das im Schlaf passieren kann. Aber zumindest bei Zahnersatz, die man nicht herausnehmen kann, also eher so Prothesen. So Zahnersatz, den man rausnehmen kann, den nimmt man ja nachts dementsprechend raus, eben unter anderem aus diesem Grund. Ja, gut, weiß ich jetzt, dass es Leute gibt, die an sowas sterben. Das wusste ich vorher nicht. Wissen, Bildungsauftrag erfüllt, könnte man quasi sagen. Ja, aber irgendwie, ich würde mir die Filler-Folge auch nicht nochmal angucken. Das war alles ein bisschen zu viel. Als hätte vielleicht als Zweiteiler irgendwie besser funktioniert, aber dafür war es. Nee, ich glaube auch als Zweiteiler, dann wäre es immer noch blöd gewesen, nur halt länger. Aber ich glaube, dieses Ganze, so wie dieses Verwirrspiel strukturiert war und so, und wie das irgendwie konstruiert wurde, das war, ist von vornherein schon ein bisschen irgendwie nicht auf eine coole Art und Weise so verwirrend gewesen, dass man am Ende denkt, boah, das war aber cool. Sondern eher so, pff, das war jetzt aber schon an den Haaren herbeigezogen. Also, wie gesagt, würde ich mir nicht nochmal angucken, die Folge. Es sei denn, sie läuft natürlich bei ProSieben Max im deutschen Fernsehen, dann gucke ich sie mir nochmal an. Ja, dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, bis wir da hinkommen, also 1041 und ja, Stand aktuell liegen wir ja noch ja weit, nee, ja, weit, weit weg sozusagen. Also, aber wird auf jeden Fall, wenn das da ist, wird's geguckt. Also ich gucke sowieso alle Conan-Episoden, die bei uns in Deutschland landen und hole sie mir auf DVD. Irgendwann habe ich ein eigenes Regal davon. Dann kommen wir zur nächsten Episode, Episode 1042 Wild Police Story, Kenji Hagiwara. Halb Manga-Umsetzung mäßig mit dem Wild Police Story Manga mal wieder, wie gesagt. Wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, wie komisch das ist, dass Wild Police Story jetzt noch weitergeht, obwohl der Film ja jetzt schon seit bald 2 Monaten im Kino ist. Jedenfalls, diesmal dreht sich alles um Hagiwara, den Frauenschwarm, der da am Anfang auf ein Gruppendate ist mit seinen anderen Kollegen. Aber die Frauen wollen alle eh nur ihn. Und dann haben wir so ein bisschen Heavy Equipment Training, also mit diesem Riot Gear mäßigen Sachen bei an der Polizeiakademie, wo dann Hagiwara und Matsu da auch so ein bisschen gescoutet werden von der Riot Police bzw. auch der Bombentruppe. Da haben wir das so angelegt und wir bekommen so ein kleines bisschen mehr Einblick in Hagiwaras Charakter, mit ihm eben, dass er so sieht, dass die Werkstatt von seinem Vater irgendwie vor dem, irgendwie wegen der sich ändernden Wirtschaft irgendwann wahrscheinlich vor ihm aussteht. Aber die Polizei geht niemals pleite. Das ist dann so ein bisschen lustig, aber auch im Gespräch mit Matsu, da sehen wir, dass Hagiwara sich auch durchaus ernstere Gedanken macht, so um das Leben und so. Gleichzeitig haben wir dann für die übergreifende Handlung, dass Scotch, beziehungsweise also Hiromitsu, weiterhin nach der Person sucht, die seine Eltern umgebracht hat, wo er da ja hatte mit dem Tattoo, was er irgendwie gesehen hat. Und dann geht er zu einer Werkstatt und ermittelt und dann kommt auch Date dazu, der merkt, dass er sich irgendwie komisch verhält und so weiter. Und in der eigentlichen Hagiwara-Fallhandlung geht es eben darum, dass die Freunde sich um den Mazda RX-7 von Masayoshi Sato kümmern sollen, der eben von diesem Ausbilder gerade verwahrt wird von der Gruppe da, weil er irgendwie versprochen hat, dass er das dann mal an die Tochter gibt von dem Sato, von dem Masayoshi Sato. Dann sehen wir auch Sato so im Hintergrund, also als Zeichnung. Und damit geraten sie dann mit diesem Auto in so eine kleine Verkehrssituation, wo dann der Fahrer von einem LKW in Ohnmacht gefallen ist am Steuer und der LKW fährt dann ununterbrochen weiter und ein älteres Ehepaar hat sich hinten an der Stoßstange, ist da aufgefahren, hängt jetzt fest und wird da mitgezogen. Und die fünf müssen sich dann so in einer vollkommen übertriebenen Action-Szene da irgendwie diesen LKW stoppen und die Leute retten und alles drum und dran. Und dann, oh Gott, die Brücke ist noch nicht fertiggestellt. Sind wir ja denn bei Speed oder was? Und ja, aber irgendwie am Ende schaffen es dann alle doch, heil aus dieser Situation rauszukommen. Nur der RX-7, der Mazda das Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen, denn sie präsentieren dem Ausbilder Onizuka zwar das, hier ist der X7, wir haben ihn frisch poliert und gebonert und alles und tipptopp. Und er sagt, ja, das ist doch der Spirit, macht weiter so, Leute, toll. Und dann auf der anderen Seite der Ausbilder nicht sieht, sehen wir, dass der Wagen da komplett ramponiert ist. Und Hagiwara spricht dem Wagen dann quasi ein bisschen Mut zu. Weil der Wagen hat auch viel geleistet in dieser Verfolgungsjagd, ja. Eine weitere Folge Wild Police Story, weil ich mal gleich zur Bewertung komme. Die Action hat mir nicht gepasst, die fand ich blöd. Das ist auch nicht irgendwie so die gute Art von Detective Conan Action. Also ich, klar, wir hatten irgendwie Conan, der mit Genta und Mitsuhiko irgendwie senkrecht an einem Lastwagen so entlang fährt. Klar, hatten wir mal, aber so in so einer ganzen langen Sequenz da auf dem Highway und mit dem Lastwagen und dem Sprung, der da war und so alles. Und wie sie auf die Autodächer springen, das war mir alles zu viel und zu übertrieben. Diese Verknüpfung mit Satos Vater noch so weiter und dass Amuro durch auch wirklich Satos Wagen inspiriert wurde, sich selber auch so einen zu kaufen. Und wir unbedingt verknüpfen mussten, dass die einzigen, dass, weil zwei Leute fahren in der Serie immer zufällig dasselbe Auto und das haben wir jetzt halt auch irgendwie verknüpft, dass es auch zusammenhängt, weil Mazda ist ja so eine kleine, ist ja nicht einfach eine beliebte Automarke, wo sich halt zufällig beide dasselbe Auto gekauft haben. Nein. Amuro wurde dadurch irgendwie inspiriert, mussten wir auch noch irgendwie verknüpfen, okay. So, aber abseits davon, so ein bisschen, die ein bisschen mehr für Hagiwaras Charakter, ist ja bei weitem der Charakter, der am wenigsten Tiefe hatte vorher, weil im Manga wurde er nicht mal bildlich gezeigt und das war nur im Anime, im Manga wurde er nur erwähnt. Und er war ja wirklich derjenige, über den wir am wenigsten wussten, dass wir hier mal so ein bisschen mehr über ihn bekommen. Das ist für, also er ist auf jeden Fall der Charakter, der das am meisten gebraucht hat. Vor allen anderen. Ja, und dieses Charakterzeug hat mir ganz gut gefallen. Und auch dieses Übergreifende mit dem von Hiromitsu, dass er da den Mörder sucht, das war auch okay. Und dementsprechend wird das dann ja, also der nächste Teil ist der Hiromitsu-Teil und dass es da diese Kombination von diesem mit dem Mörder gibt und so, das ist ja jetzt nicht, ist glaube ich allen klar. Und dass es darauf hinleitet, das wird dann bestimmt gut. Aber sonst so insgesamt, also weil die Action halt einen großen Teil eingenommen hat, gefühlt, im Vergleich zum Charakterzeug fand ich diese Episode eher nicht so toll. Auch wenn es jetzt besser war als so ein Filler wie 1041, aber ich bin nicht der größte Fan von Wild Police Story weiterhin. Ja, also ich fand's, ja, im Vergleich zu den Conan-Filler-Episoden, muss ich sagen, fand ich die Episode sehr schön und ja, entspannt. Also es ist halt, wie in den anderen Episoden auch, es ist nicht das klassische Kriminalgeschehen, was man hier hat, sondern für mich persönlich ist Wild Police Story einfach so ein bisschen was zum Abschalten, da passiert eine kleine Story und mit ein bisschen Tiefe und ja, die übertriebene Action halt, ja, die wir schon von Conan Filmen kennen oder von anderen Wild Police Story Fällen und ja, also das war dann auch so ein bisschen, die Action war wieder so ein bisschen, ja, ob fragwürdig und wie das dann alles da ist und so, kann man sich drüber streiten und so, aber ansonsten fand ich, war es eine lockere Episode, die würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken. Mir hat halt entsprechend gefallen, dass wir die Charaktertiefe nochmal so ein bisschen hatten und auch so ein bisschen die Einstellung von Hagiwara, da ich persönlich auch im, ja, Bereich der, sag ich mal, Sicherheitsberufe arbeite in der Verwaltung, kann ich die Einstellung von ihm sehr nachvollziehen und habe mich da so ein bisschen gesehen und ja, fand dann aber auch das Gespräch mit ihm und Jinpei dann ganz gut, wo er sich dann so Gedanken macht und wo sie sich dann so ein bisschen ja, gegenseitig aufbauen und quasi, dass sie dann entsprechend zum Bomben Kommando quasi da das erste Mal angefragt worden und so, dass sich das alles so ein bisschen kreislich schließt, fand ich schön. Ja, die Sache mit Amuro und dem Mazda fand ich auch eher unnötig, weil am Anfang wird noch gesagt, dass er sich für Autos gar nicht groß interessiert und dann irgendwie soll er doch so begeistert davon sein, dass er den halt später gekauft hat. Also fand ich auch nicht so toll. Also wie gesagt, was Lasse sagt, er hätte sich den einfach so kaufen können und die Einführung von Familie Sato in dem Zusammenhang wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Ja, und ansonsten gab es, wie gesagt, so ein paar nette kleine komödiantische Elemente. Ja, am Anfang die Geschichte, wo dann Hagiwara dazukam und sich dann verspätet hatte und dann gesagt hatte, ja, ich konnte nicht früher kommen, weil ich habe einer alten Dame über die Straße geholfen, so quasi. Hatte mich so ein bisschen an Narutos Kakashi erinnert, der auch immer irgendeine Geschichte parat hat, wenn er zu spät kommt. Und dann, ja, am Ende das mit dem, ja, Wagen, das war eine sehr schöne komödiantische Szene, so, wo alles blitzt und blinkt und man denkt, boah, wie haben sie das geschafft? Und in der nächsten Szene siehst du die andere Seite vom Wagen und denkst dir, oh, verdammt. Und ja, das war ein sehr schönes Ende und ich bin gespannt, ja, was uns dann in der kommenden Police Story dann erwartet, wo wir dann mit dem Mordfall vielleicht noch mehr zu tun kriegen, ob wir, was wir da noch alles so erfahren. Aber ja, für diese Episode bleibe ich mal im lockeren Mittelfeld mit 3 von 5 und ja, würde sagen, mir persönlich ist Wild Police Story eine, ja, angenehme Serie, würde ich sagen, aber sie ist ja Teil von Conan, also angenehmer Teil von Conan, also ja, damit bin ich immer noch nicht zufrieden. Es hätte was Eigenes sein sollen. Und zu was Eigenem gehen wir auch gleich wieder über, denn wir haben einen weiteren einteiligen Filler an der Hand, die Modellfigur der Rache, und über die Episode erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, auch hier wieder eine Detective Boys Episode, die ich vorstellen darf. Und ja, im Prinzip werden 4 Mitglieder eines Figurenherstellerclubs einer Universität besucht von ja, den Detective Boys. Da ist es halt irgendwie so, dass diese Figurenclub-Mitglieder, die stellen halt alle so diese Figuren irgendwie her und wollen da verschiedene Preise mitgewinnen, konnten auch so in der Vergangenheit so ein bisschen, ja, schon das eine oder andere einheimsen. Und es gibt in dieser Gruppe halt einen, ja, ich sag mal vielleicht sehr ehrgeizigen Student oder so, der nicht sehr positiv auffällt, dem die Anwesenheit der Kinder eigentlich nur stört, weil die bei der Figurenherstellung im Weg sind und dann fassen sie alles an und ja, allein weil sie da sind, stört das den Typen schon sehr und deswegen lässt der nicht gerade positiv von sich reden. Ja, die Kinder sind halt so, wie sie sind, als plötzlich das Licht ausgeht, weil Genta irgendwie eine Pistole gefunden hat, die er halt für echt hält, geht das Licht aus und dann wird festgestellt, hey, die Pistole leuchtet im Dunkeln und da gibt es einen riesen, ja, Verwirrung und Aufregung und wie gesagt, besagter Mann schaltet dann das Licht wieder an und brüllt die Kinder an, dass sie nicht so ein Radau hier machen sollen und dass die Pistole natürlich nicht echt ist. Das ist einfach nur eine gut gebaute Attrappe für ein Feuerzeug, was man auch so kennt. Und ja, dann ist das alles so ein bisschen, ja, er ist dann so ein bisschen aufbrausend, geht dann in seinen Raum zurück, um seine Figuren weiter zu bearbeiten, beziehungsweise geht vorher erstmal eine rauchen auf dem Balkon und die Kinder gehen dann zusammen mit einem anderen Mitglied der Truppe ins Wohnzimmer, wo Jaiba-Figuren stehen, weil das ist eigentlich der Grund, weswegen sie gekommen sind, dass sie sich diese Jaiba-Figuren ansehen im Wohnzimmer. Und ja, Conan ist da auch dann so ein bisschen mit dabei und ja, belauscht dann so, wie 2 Mitglieder der Gruppe irgendwie, ja, die sind in dem Arbeitszimmer halt drinne und reden ganz mysteriös, dass sie irgendwas gefunden haben und dass irgendeine Person doch nicht etwa das vorhat und mehr erfährt man da auch nicht. Und als er da am Balkon vorbeigeht, sieht er, wie der aufbrausende Typ halt auch ein Telefonat anscheinend mit irgendeiner Firma oder so führt und dann so Sachen sagt wie, ja, aber der Vertrag steht doch noch. Wenn ich den Wettbewerb gewinne, dann kann ich bei Ihnen anfangen. Und ja, alles so ein bisschen, ja, mysteriös. Und dann, ja, wollen die sozusagen eine Pause machen und wollen Eis essen, weil die einer der Studenten hat Eis gekauft. Und ja, der Aufbrausende, wie gesagt, ist dann aber so, dass er halt sagt, nee, wir müssen unbedingt weiterarbeiten, wir haben keine Zeit für eine Pause, weil der Wettbewerb ist absolut wichtig und zukunftsentscheidend für mich. Und die anderen werden so ein bisschen misstrauisch und sagen, ja, wieso ist das denn jetzt so wichtig? Welche Zukunft? Verheimlichst du uns da etwas? Und er geht aber nicht weiter darauf ein, sondern geht dann in dieses Arbeitszimmer zurück, wo er sich der Modellherstellung widmet. Und ja, der eine will ihm dann noch so ein Eis nachbringen, aber kommt dann zurück und sagt, nee, er will wirklich nichts, er will wirklich da in Ruhe arbeiten. Ja, okay. Und dann, ja, fragt der eine Student dann noch, ob die Kinder vielleicht noch Jaiber DVDs gucken wollen, weil davon haben sie halt auch ein paar da, nicht nur die Figuren. Und als er dann, ja, den DVD-Player anschließen will, den Fernseher da fit machen will für die DVD, kommt es plötzlich zum, ja, weiteren Stromausfall und man hört so eine Art Kurzschlussgeräusch und da kommt es noch zu einer Explosion und Conan hört auch noch ein weiteres Geräusch und als dann das Licht so wieder angeht, dann sehen sie plötzlich, dass aus dem Rauch, wo der Mann arbeitet, da kommt Qualm raus und dann sagen sie hier, Kinder, holt sofort die Feuerwehr und versuchen dann da den Raum zu öffnen und kloppen wie die Bekloppten gegen die Tür, rufen den Namen von dem, der da drinne ist, aber kommt keine Reaktion von ihm und ja, die Kinder sollen dann raus, die Feuerwehr rufen und alles ist ziemlich actionreich und ja, dann kommt die Feuerwehr und natürlich auch die Polizei, weil sich dann eben leider rausstellt, dass der Mann in dem Feuer umgekommen ist. Er hat es leider nicht überlebt und ja, Maigret ermittelt mit seinen Leuten vorm Tatort. Conan ist auch mit dabei und ja, sieht sich den Raum so ein bisschen an und stellt fest, ja, nur vorne ist ziemlich stark verkokelt, hinten irgendwie fast gar nicht und es gibt so Spuren von Konstruktionen und Mechanismen an der Tür mit einer explodierten Flasche und eine hat irgendwie so einen Faden dran und alles und schlussfolgert sich da so ein bisschen was zusammen, indem er da ja, so ein bisschen dran rumdoktert sozusagen und auch Maigret und seine Männer entdecken halt den besagten Mechanismus und schlussfolgern sich dann eben auch, ja, das ist alles fingiert und durch den Stromausfall musste der Mann sozusagen das, ja, Feuerzeug benutzen und diese Flüssigkeit, die da verstreut wurde, das war irgendein Lösungsmittel, wodurch irgendwelche Gasdämpfe entstanden sind oder irgendwie sowas und dadurch, dass der Mann halt Licht machen wollte und es gab nur das Feuerzeug, weil sein Handy hatte er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, hat er eben Feuerzeug benutzt. Dadurch ist Gas in Brand geraten und ja, dann kam es dazu, wozu es kam. Und ja, dann finden sie aber auch bei der Steckdose eben diesen Mechanismus, den Draht da drum und sagen dann halt, ah, das ist aber kein normaler Kurzschluss gewesen, sondern wurde herbeigeführt. Und deswegen, ja, wollen Sie den einen, der eben den DVD-Player anschließen wollte, sagen Sie, ja, das war alles von Ihnen geplant und deshalb werden wir Sie jetzt verhaften. Und Conan hat in der Zwischenzeit aber, ja, Professor Agatha angerufen, weil er sich natürlich am Tatort auch umgesehen hat und präsentiert dann die tatsächlichen Begebenheiten durch Professor Agatha und ja, deckt dann auf, was da alles wirklich abgelaufen ist und wer da eventuell wie wiederum wieder ein Alibi fingiert hat, wo wir dann wieder bei den typischen Merkmalen der letzten Episode schon waren. Und ja, genauso wie die letzte Filler-Episode hat auch diese Episode ein paar, ja, Fragezeichen bei mir hinterlassen, fand ich teilweise auch so ein bisschen verwirrend und ja, muss auch sagen, die Episode hat mich nicht unbedingt mitgerissen. Auch diese ganze Konstruktionsgeschichten da fand ich sehr schwierig nachzuvollziehen, wie das alles aufgebaut wurde. Gut, ich habe auch nicht unbedingt das Chemiewissen da, aber oder das generelle Vorstellungsvermögen, deshalb ist das vielleicht ein bisschen schwer für mich, aber fand ich dann trotzdem nicht wirklich mitreißend und auch wie die anderen das da alle so gemacht haben, die einzelnen Gründe für irgendwelche Motive und sowas sind da wieder, ja, so ein bisschen. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen mehr gepackt hat, muss ich dann echt sagen, war dann wirklich, ja, das tatsächliche Ende, wie dann da entsprechend ein Mord abgelaufen ist. Also ich muss sagen, das hat mich irgendwie schon sehr geschockt, was dann da tatsächlich abgelaufen ist. Oder das war so ein Schockmoment für mich, weswegen mir die Episode so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, weil ich glaube, ja, wenn man verbrennt, ist das kein angenehmer Tod und das fand ich da dann so ein bisschen, ja, eher schockend sozusagen, aber letztendlich reicht auch dieser besondere Schockmoment nicht aus, um zu sagen, hey, die Episode gucke ich mir nochmal an und ich bleibe hier einfach auf der gleichen Ebene wie bei der letzten Episode und gehe auch, sage, das sind auch nur 2 von 5 Figuren. Ja, und sage, nee, war auch nicht unbedingt was, was man gesehen haben muss. Das mit dem Schockierend, da gehe ich auch mit. Das war sicherlich von der Grausamkeit her in jüngerer Vergangenheit eine der grausameren Todesarten und Arten, wie das Verbrechen abgelaufen ist. Aber auch ansonsten schließe ich mich dir da an, das hat das Ganze irgendwie jetzt nicht rausgerissen und ja, das ist alles dieses mit, ach, das ist alles so, alles so unterdurchschnittlich, nee, also ich bin da voll bei dir, ich fand die Episode auch nicht so gut. Das Einzige, was ich mir noch gedacht habe, ist vielleicht ein kleines bisschen eine vertane Chance hier, Kommissar Yumi Naga einzusetzen, so mit dem, es hat ja doch schon einen ziemlichen feuermäßigen Bezug und so, mit Feuerwehr und alles und Rauch und so. Ja, wäre auch nicht der erste Filler, wo er auftaucht, aber na gut, wieder Megure und so, ja. Ich würde sagen, kommen wir gleich weiter zur nächsten Episode 1044. Das lebensbedrohliche Signal der Tonjiro-Suppe. Und da werde ich jetzt nochmal kurz die Handlung zusammenfassen. Kon und Kuguro stolpern zufällig über einen Tatort, wo Takagi und Shiba ermitteln und sie werden da einfach schon reingelassen, weil die Polizisten wissen ja eh, ach ja, die werden schon bestimmt irgendwie dabei sein, sind sie ja nicht, aber Takagi und Shiba wundern sich nicht lange, sonst so, ja gut, sind die jetzt halt dabei und untersuchen den Tod von Lisa Hewitson, einer 25-jährigen Frau, und verhören dann, die da tot in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Und dann klappern sie halt so allem die möglichen Verdächtigen ab, ihren Freund und dann ihren Arbeitgeber und dann die Frau des Arbeitgebers, wobei man dazu sagen muss, wenn man sich diese Szene ansieht, damit spoilere ich nicht so viel, wenn man sich diese Szene mit dem Arbeitgeber, dem Barbesitzer ansieht, dann wird schon recht deutlich, ja, ich bin der Täter. Fast irgendwie deutlicher könnte er das eigentlich nicht sagen, diese eine Szene. Weil er halt so sagt, ja, hier, ich brauche doch gar nicht mal Alibi sein, sie haben doch bestimmt Beweise gefunden in der Wohnung, wie irgendwie die blutige Mordwaffe, Fingerabdrücke auf einer Weinflasche oder die Jacke des Täters, nicht wahr? Und Takagi und Shiba sind so, nö. Aber sagen sie uns mal ihr Alibi. Und der ist ja schon so ganz verwundert und dann ist man auch seine Frau irgendwie und dann bemerkt Conan, oh, die Frau wird hier abgehört, hier ist ein Mikrofon im Raum und so, und dann könnte man jetzt fast denken, wow, das ist so offensichtlich, vielleicht ist der Barbe doch nicht der Täter. Doch, er ist der Täter. Sorry, dass ich das jetzt wegnehme, aber ja, er ist der Täter und die Frau macht dann so ein Morsezeichen mit Blinzeln und dann eben auch noch ein Signal eben mit diesen Suppen, mit dieser Suppe, beziehungsweise die Suppe war dann laut Kogoro Morsecode und Blinzeln war ja und nein. Jedenfalls, das wird dann irgendwie gelöst und Conan löst das Verbrechen der schlafenden Kogoro dann auf und der Ehemann und der Barbesitzer versucht dann noch irgendwie seine Frau zu erledigen. Und das kann dann aber auch vereitelt werden, weil Conan hat ihr einen Detective Boys Anhänger gegeben, womit sie dann gefunden werden kann. Ja, und dann am Ende wird der Täter verhaftet. Also das ist wieder so eine Filler-Folge. Wir hatten das hier letzten Monat auch, da haben wir so ein paar Folgen. Es gibt langweilige Standard-Filler, die sind dann einfach nicht gut, weil sie das 0815-mäßige, was wir aus Detektiv Conan kennen, machen und halt in schlecht. Und es gibt Filler-Episoden, die versuchen irgendwie ein bisschen abgedrehter zu sein, ein bisschen was anderes zu machen und die sind einfach nur hanebüchen und deswegen schlecht. Und das ist so eher dieses Level da, dieses ganze. Sobald der Barbesitzer da irgendwie beim zweiten Verhör, also er ist ja nicht mehr er ist der zweite Verdächtige, der verhört wird, relativ am Anfang, und wenn er halt so sagt, ja, sie haben doch bestimmt diese drei spezifischen Beweise gefunden in der Wohnung, ja, ne, also was gibt es dann auch groß als Zuschauer irgendwie sich noch zu fragen? Natürlich ist er es, und ja, es ist dann irgendwie. Nee, das war einfach gar nichts. Also das war die anderen Episoden, also 1041 und 43, war ich auch so dabei, so, keine guten Filler, würde ich mir nicht so angucken. Irgendwie alles verwirrend und so. Und hier würde ich sagen, das war aber nochmal so eine Stufe drunter, weil das so ein hanebüchener Filler war. Und das, also, man hätte fast irgendwie, es gab Leute, die hatten Angst vorher, dass das wieder von dem Urasawa geschrieben wurde, der ja sowas wie Insektenmensch und sowas gemacht hat, das Smile Village und so. War tatsächlich nicht der Fall, war aber trotzdem eher eine bekloppte Episode, die ich keinem empfehlen würde. Ja, muss ich auch sagen. Also es war auch hier, bleibe ich einfach mal bei der Verwirrungsstufe, weil ich finde, die haben wir schon in zwei anderen Episoden aufgebaut. Hier kann die auch ruhig noch mal mit rein. Und dann kommt halt noch dazu, es ist absolut offensichtlich. Und ja, was Lasse schon sagte, allein als der Mann halt drei Gegenstände sagt und dann die Polizei so verwirrt reagiert, so, hä, was meinen Sie? Und er dann, oh, gar nichts, ne? Allein diese Reaktion, da merkst du schon, aha, da ist was. Und, ne? Ja, und dann, ja. Dann ist er also ja aber auch generell so ein, ja, ich sag mal, unsympathischer Mensch gewesen. Und auch die Situation in der Wohnung dann mit der Frau, da steht ganz zufällig so ein riesen Plüsch auf der Couch. Nicht so, der ist größer als Conan, also da weiß man auch schon, ja, das Ding steht da bestimmt nicht ganz zufällig. Und auch dieser Blick der Frau auf diese, keine Ahnung, war es eine Bärenstatue oder Bronzestatue, irgendwas, was da auf dem Tisch steht, dieser merkwürdige Blick, also sie wird was gefragt und dann zögert sie, guckt offensichtlich auf diese Statue und fängt dann erst an zu reden. Auch da weiß man schon, aha, da ist eine Wanze dran. Und ja, also alles sehr offensichtlich. Und dann kommt der Mann ja dann später dazu und wirft die da raus. Und ja, dann auch, was die Frau sich da ausgedacht hat. Ja, mit dem Suppengedöns da. Ja, aber das sieht man, glaube ich, auch erst später dann bei der Fallaufklärung, was es damit auf sich haben könnte. Und dann diese seltsame Verbindung zu, ja, ich mache dieses eine Gemüse, mache ich da so einen Hinweis drauf, und dann finden die da irgendwie, das war auch so seltsam, sie haben ja in dieser Wohnung des Opfers keine Tatwaffe gefunden und hatten dann die persönlichen Sachen da liegen. Und da gab es eben auch einen Kugelschreiber. Und ich persönlich bin der Meinung, jeder normal denkende, kriminalinteressierte Mystery-Fan weiß, dass man so einen Kugelschreiber aufschrauben kann und dass eventuell neben der Mine und der Feder was drin sein könnte. Da ist die Polizei nicht drauf gekommen. Erst später, durch diesen Hinweis von der Frau, kam sie auf diese Idee, haben dann den Kugelschreiber geöffnet und da irgendeinen Zettel drin gefunden, der die halt irgendwo hingeschickt hat, was dann ne, so ein bisschen die Geschichte vorangetrieben hat und irgendwelche Beweise geliefert hat. Aber da habe ich dann in dem Moment gedacht, als ich die Beweise schon gesehen habe, ja komm, da ist ein Kugelschreiber, da ist doch bestimmt was drin. Also wenn es schon nichts anderes gibt, da kann man doch wohl mal reingucken. Aber nein, haben sie nicht gemacht und ja. Ja, und dann auch das Ende dann mit der, wie der Mann dann da irgendwie seine Frau ganz offensichtlich in so ein Hafenbecken werfen will. Also ja, alles offensichtlich, seltsam, verwirrend und ja, hat mir, wie gesagt, auch nicht gefallen und ja, fand ich auch alles so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, auch mit diesem Fall von vor 6 Monaten oder was das war, da dann die Verknüpfung irgendwie herzustellen, dass der Mann aus der Bar da schon mal was gemacht hat, was aber nur so beiläufig genannt wurde, also das fand ich alles nicht nachvollziehbar und ja, wird dann auch mich in dem Fall hier lasse, dann anschließen und sag auch, dass das hier eine Episode ist, die man auf sicher weglassen kann. Da verpasst man nichts und bin dann auch bei dem einen von insgesamt 5, ich sag mal, Selleriestangen und sage, hoffentlich beschert uns die Zukunft was Besseres, was man mehr nachvollziehen kann, was ein bisschen mehr Spannung hat oder so, weil jetzt rückblickend auf den Monat gesehen, muss ich sagen, für mich persönlich, abgesehen von Wild Police Story, hätte man auch Remaster zeigen können oder Pause machen können oder so. Also das hat sich in meinen Augen nicht wirklich gelohnt, die Conan-Episoden. Ich glaube, es war übrigens eine Statue von so einem Mann, der auf so einem Pferd, also so eine Polo-Statue quasi, oder Pferderennen-Statue. Ja, kann auch sein. Also. Ja, aber hat sich tatsächlich trotzdem, das reißt es jetzt auch nicht raus. Es wurde tatsächlich noch ein Remaster gezeigt, am 28. Mai, fast dann, wo der Monat vorbei war, nämlich Takagi auf der Flucht in Handschellen, wenn man sich an die Folge erinnert. Ja, und dann haben wir jetzt als kommende Episoden, beziehungsweise eine ist jetzt schon gelaufen, Geburtstagsparty mit Gottesstrafe Teil 1 und dann dementsprechend kommen dann noch Fortsetzungen. Was eine Manga-Umsetzung sein wird, aus Band 98-99, Fall 301, der Fall 1000, Kapitel 1047 bis 1050, was ja durchaus interessante Kapitel sind. Darüber werden wir dann beim nächsten Mal ausführlicher sprechen und was dann danach noch kommt im Juni. Das wissen wir bisher noch nicht, aber wahrscheinlich werden dann noch weitere Filler kommen. Juhu! Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. War mal wieder ein bisschen länger, aber wir hatten die ganze Kasei Crunchyroll Thematik war doch mehr Diskussion, als ich gedacht hätte. War aber auf jeden Fall sehr schön. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Bedanke ich mich dafür ganz recht herzlich. Verweise nochmal auf unsere Internetpräsenzen. connews.org, da findet ihr die neuesten News rund um NativeCon. Auf connwiki.org findet ihr eine robuste, tolle, große Datenbank mit allen möglichen Wissen über DirectiveCon, wo man auch mitmachen kann. Conforum.org, wenn ihr in einem Forum mit anderen Leuten schreiben wollt. connews.org/Discord für einen Discord-Invite-Link zu unserem Discord-Server, wo man mit anderen Usern chatten kann. Auf Social Media sind wir vertreten. Facebook.com/connews, Twitter.com/connews, Instagram.com/connews und YouTube.com/connews. Unterstützen geht per Amazon Affiliate Link, per Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost verseht. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke euch auch, dass ihr bis hierhin gehört habt, die Zeit aufgewendet habt. Ist ja nicht gerade wenig, was ihr uns zugehört habt, deswegen hier mal ein Lob an euch Hörer und vielen Dank für eure Treue und wir hören uns beim nächsten Podcast.